Volker Weidermann. Das Duell. Die Geschichte von Günter Grass und Marcel Reich-Ranicki. Gelesen von Gerd Heidenreich. Zwei lachende alte Herren in Lübeck unter einer niedrigen Holzbalkendecke. Welch Glanz in meiner Hütte, hatte der Mann mit dem vollen Haar und der Pfeife in der Hand zur Begrüßung gesagt. Es hatte etwas ironisch geklungen, aber auch herzlich, etwas distanziert und doch melancholisch und bewegt. Der andere mit der großen Brille und dem Haarkranz um die Glatze hatte gelacht und »Mein Lieber« gesagt. Es ist der Sommer des Jahres 2004. Sie kennen sich schon lange, beinahe 50 Jahre lang. Als sie sich das erste Mal trafen, 1958 im Grand Hotel Bristol in Warschau, hatten sie schon ein ganzes Leben hinter sich. Aber ihre gemeinsame Geschichte, ihr Ruhm, die Romane, die Verrisse, die Liebeserklärungen, die Tränen und die Wut, ihr Leben als untrennbares Paar der deutschen Literatur, das lag alles noch vor ihnen. Der SS-Mann und der Jude, der Dichter und sein Kritiker. Die beiden Deutschen aus Polen, verstrickt in eine lebenslange Liebesgeschichte mit der Literatur. 9 Jahre hatten sie sich jetzt wieder nicht gesehen. Der letzte Angriff des Kritikers war zu viel für den Dichter gewesen, aber es half ja nichts. Es gibt Ehen, die werden auf keinem Standesamt besiegelt und auch von keinem Scheidungsrichter getrennt, hatte der Schriftsteller geschrieben. Ich werde ihn nicht los, er wird mich nicht los. So ist es. Sie wissen es beide. Jetzt stehen sie sich hier in Lübeck gegenüber, der Schriftsteller Günter Grass und der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki. So hängen wir aneinander und tragen uns unsere Zerwürfnisse nach, wird Grass später über dieses Treffen schreiben. Und bedauernd hinzufügen, ich hätte ihn umarmen sollen. Als Marcel Reich-Ranicki das später liest, wird er ausrufen, wissen Sie was? Grass hat recht. Wir hätten einander wirklich umarmen sollen. Doch es ist zu spät. Es wird ihr letztes Treffen bleiben. Peer Gynt in Wozławek. Marcel Reich, 1920 bis 1929. Ein kleiner Junge lehnt im weißen kurzen Hosenanzug mit Frottee-Gürtel, in weißer Strumpfhose und schwarzen Schnallenschüchen an der Rückenlehne eines Jugendstilsofas. Die linke Hand auf die goldenen Holzblümchen neben sich gestützt. Etwas pausbäckig, leicht schiefer Pony. Er schaut fragend, nicht streng, eher ein wenig verwundert. Es ist das Jahr 1922 oder 23. Wir sind in einem Fotoatelier in Wozławek an der Weichsel. Der andere ist noch viel kleiner. Er liegt auf einem Schafsfell, nackt auf dem Bauch, vor sich ein weißes Kätzchen drapiert, das ihn aber nicht zu interessieren scheint. Er wirkt ein wenig beleidigt, als wenn er gleich weinen möchte. Auf jeden Fall will er wohl nicht auf diesem Fell liegen. Im Hintergrund verschwommene Blumen auf einer Fototapete, sie sehen aus wie Palmen am Strand. Das Bild ist in Danzig-Langfuhr aufgenommen worden, gut 220 Kilometer nördlich von Wozławek und gut 4 Jahre nach der Aufnahme des staunenden Jungen mit dem Frottee-Gürtel. Bleiben wir also erst einmal bei dem Älteren, dem Frottee-Knaben. Er ist ein Muttersöhnchen und ein Nachzügler. Seine beiden Geschwister sind viel größer als er. Die Schwester Gerda ist 13, der Bruder Herbert 9 Jahre älter. Er heißt Marcel und ist am 2. Juni 1920 auf die Welt gekommen. Seinen Namen hat wahrscheinlich das katholische Dienstmädchen vorgeschlagen, denn der katholische Heiligenkalender gedenkt an jedem 2. Juni des heiligen Marcellus, einem Märtyrer aus der Zeit des römischen Kaisers Diokletian. Dem kleinen Jungen war der Name recht, denn während seine Schwester Gerda aufgrund ihres deutsch klingenden Namens die ganze Schulzeit über gehänselt wurde, kam er mit Marcel eigentlich ganz gut durch. Wozławek gehörte bis 1918 zu Russland. Inzwischen liegt das Städtchen im Herzen der Zweiten Polnischen Republik. Doch 1920, Im Sommer von Marcels Geburt droht es, mit dieser schon wieder zu Ende zu gehen. Sowjetische Armeen sind nach Polen eingedrungen, stehen wenige Kilometer vor Warschau und auch hier in Wozwamek. Marcel Reich ist wenige Monate alt, als er mit seiner Familie zum ersten Mal flieht. Sie fahren mit dem Dampfer die Weichsel hinauf, bis nach Plock, der Geburtsstadt von Marcels Vater. Hier warten sie ab. Hier hören sie vom Wunder an der Weichsel. Die polnische Armee hat die Russen zurückgeschlagen. Im Spätsommer 1920 kehren sie zurück in ihre Stadt an der Weichsel. Die eindrucksvolle Brücke von Wozwamek war von der polnischen Armee gesprengt worden und lag nun wie ein riesiges Eisenkrokodil im Wasser. Eine umkämpfte Stadt. Seit Napoleons Zeiten hatte sie zum russischen Zarenreich gehört. Im November 1914 geriet sie nach der Schlacht von Wozwamek unter deutsche Besatzung. Alle Verbindungen nach Russland wurden gekappt. Marcels Vater, David Reich, Teilhaber einer Firma, die für die Straßenbeleuchtung der Stadt verantwortlich war, stand kurz vor dem Bankrott, weil keiner für die Beleuchtung zahlen wollte. Die Russen nicht, die Deutschen nicht. Nach langem Prozess kam schließlich die deutsche Stadtverwaltung für die Beleuchtung auf. Aber das Geschäftsglück des Mannes war nur von kurzer Dauer. Nach dem Krieg gründete er eine Baufirma. Leider baute beinahe niemand und das Geschäft lief schlecht. David Reich, randlose Brille, schmaler Schnurrbart, Rundglatze, war ein musikalischer Mann ohne Geschäftssinn und ohne Durchsetzungskraft. Sein Vater war ein erfolgreicher Kaufmann gewesen. Er besaß ein großes Mietshaus und ein kleines Vermögen. Der Sohn durfte in der Schweiz studieren, um auch Kaufmann zu werden. Doch er brach sein Studium ab und kehrte zurück nach Hause. 1906 heiratete er Helene Auerbach, Tochter eines armen Rabbiners, die im Grenzgebiet zwischen Schlesien und der Provinz Posen in Deutschland aufgewachsen war und die nicht so sehr liebte wie die deutsche Kultur und Literatur. Hier in Polen, in Wozwamek, wohin ihr Mann sie geführt hatte, fühlte sie sich wie in der Verbannung. Sie sprach schlecht Polnisch, stattdessen ein schönes, melodisches Deutsch. Sie war verträumt und entschlossen zugleich. Und sie verachtete ihren Mann. »Wenn er Särge produzieren würde, würden die Menschen aufhören zu sterben«, klagte sie. Ihr Geburtstag war der 28. August. Und wann immer in seinem späteren Leben ihr Sohn Marcel ihr gratulierte, fragte sie ihn, wer heute noch Geburtstag habe. Es war ein festes Ritual zwischen den beiden. Für sie war dieses Datum Symbol ihrer Sehnsucht und ihres verfehlten Lebens. Die erwünschte Antwort lautete Goethe. Die Mutter und Goethe. Geburtstagszwillinge. Wozwamek war eine freundliche, etwas verschlafene Stadt. Knapp 40.000 Einwohner, die meisten polnische Katholiken, 9.000 Juden und 800 Deutsche. Die Reichs lebten in einer Wohnung in der Piekarska-Straße 4. Einmal wollte auch der Vater in die Erziehung des kleinen Sohnes eingreifen. Er hatte einen Mann mit langen Schläfenlocken und Kaftan ins Haus geholt, einen orthodoxen Juden, der Marcel Hebräisch beibringen sollte. Die Mutter warf ihn raus. Der Junge sei noch zu klein dafür, behauptete sie. Es blieb David Reichs einziger Versuch, die Erziehung des Sohnes in eine von ihm gewünschte Richtung zu lenken. Dabei stammte ja eigentlich die Mutter aus einem religiösen Elternhaus. Nicht nur ihr Vater, auch ihr Großvater und die Väter vieler Generationen zuvor waren Rabbiner gewesen. Aber Helene Reich wollte hinaus aus dieser Welt. Sie wollte von Religion grundsätzlich nichts wissen. Es war ihr Protest gegen das rückständige, provinzielle Elternhaus. Also raus mit dem Rabbiner. Hinein mit dem Jungen in die deutschsprachige evangelische Grundschule. Zu Hause wurde meist Polnisch gesprochen, nur wenn die Eltern wollten, dass die Kinder sie nicht verstehen, sprachen sie Deutsch miteinander. Marcels Muttersprache war also Polnisch. Aber er lernte auch das Deutsche schnell. Ein Kinderfräulein brachte ihm das Lesen bei, das Lesen deutscher Bücher. Und als die Mutter mit dem Sohn zur Einschulung ging, durfte sie sich aussuchen, ob sie den Sohn gleich in die zweite Klasse schicken wollte. Das wollte die ehrgeizige Mutter unbedingt. Und so fühlte sich Marcel Reich sogleich als Außenseiter, weil er auch in der zweiten Klasse der Einzige war, der schon Bücher las und davon gern und stolz berichtete. Marcel Reich war zu Hause umgeben von Kultur, umgeben vor allem von Musik. Er liebte das Grammophon, liebte die Platten seines Vaters. Er hörte Edvard Griegs, Peer Gynt, Rimsky-Korsakows, Scheherazade, Opern wie Aida, Tosca, Madame Butterfly von Verdi und Puccini und Lohengrin von Richard Wagner. Er lebte in diesen Jahren vor allem in der Musik. Das war die Vaterwelt. David Reich liebte Musik, liebte die Opern, träumte sich fort aus der Geschäftswelt. Die Mutter lebte in Büchern. Sie bekam regelmäßig deutsche Neuerscheinungen aus Berlin zugeschickt, las sie sofort und stellte sie anschließend in ihren Bücherschrank. Marcel las Oliver Twist und Robinson Crusoe und versenkte sich mit Leidenschaft in ein mehrbändiges deutsches Konversationslexikon. Regelmäßig kam seine Deutschlehrerin zu Besuch, eine junge Frau aus Deutschland, Laura, die sich die neuesten deutschen Bücher lieh, wenn die Mutter sie ausgelesen hatte. Marcel fiel an der Besucherin vor allem ihr großer Busen auf und dass sie um die Zeit des Jahreswechsels 1928-29 besonders häufig zu ihnen nach Hause kam, weil sie auf einen neuen Roman mit besonders großer Ungeduld wartete, der in Deutschland Furore machte und umkämpft war wie kaum ein Buch zuvor. Erich Maria Remarques, Im Westen nichts Neues. Die Mutter hatte währenddessen andere Sorgen. Die Firma ihres Mannes war bankrott. Da ließ sich nichts mehr beschönigen, nichts mit Musik übertönen, mit Literatur wegfantasieren. An viele Tränen wird sich der Sohn später erinnern und daran, dass sich die Mutter nicht mehr auf die Straße traute. In der abgeschiedenen polnischen Provinz, unter Menschen, denen sie sich fremd und überlegen fühlte, und jetzt diese Schande. Kein Geld, kein Geschäft und ein jämmerlicher Mann, der keine Kraft, keine Lust, keine Möglichkeiten zu haben schien, sich dem Untergang zu widersetzen. Helene Reich allerdings auch nicht. Sie war nicht geschäftstüchtiger als ihr Mann, aber sie hatte Brüder mit Geld und übernahm die Initiative. Es war demütigend, peinlich und unangenehm, aber es musste sein. Vier ihrer fünf Brüder waren Anwälte in Berlin. Der älteste war, wie die Vorväter, Rabbiner geworden. Den reichsten von allen, Bruder Jakob, bat sie telegrafisch um Geld. Er schickte die gewünschte Summe sofort. Aber Geld allein würde die Familie Reich in Wrocławek an der Weichsel auf Dauer nicht retten. Und Helene erkannte ihre Chance, das Familienunglück in eine Art Glück zu verwandeln. In Polen war für sie alles verloren. Es war Zeit für ihr Traumland, für ihre Traumstadt, Zeit für Deutschland, Zeit für Berlin. Der neunjährige Sohn wurde vorausgeschickt, ganz allein im Zug in das fremde Land. Ein kleiner Peer Gynt, dessen Vater alles verloren hatte und dessen Mutter in Fantasievorstellungen einer besseren Welt lebte. Die Fantasien der Mutter waren auch die Fantasien des Sohnes. Und Laura mit dem großen Busen und der Liebe zu den deutschen Büchern sagte ihm zum Abschied: »Du fährst, mein Sohn, in das Land der Kultur.« Marcel wusste, dass sie recht hatte, und Marcel fuhr. Peer Gynt in Danzig. Günter Grass, 1927 bis 1939. Inzwischen hatte man dem nackten Bürschchen auf dem Schafsfell in Danzig-Langfuhr längst etwas angezogen. Am 16. Oktober 1927 war Günter Grass in Danzig auf die Welt gekommen. Im Frühjahr 1929, als der neunjährige Marcel Reich im Zug nach Deutschland sitzt, ist er also anderthalb. Auch seine Mutter heißt Helene, liebt Bücher und nennt ihren Sohn meinen kleinen Peer Gynt. Ihre Familie sind Kaschuben, ein Dazwischenvolk, nie polnisch genug, nie deutsch genug, ursprünglich aus dem Umland von Danzig, der Kaschubei. Sie sprechen Kaschubisch, ein breites, warmes, baltisch gefärbtes Plattdeutsch. Aber schon die Vorfahren von Helene Grass waren Stadtkaschuben, angepasst an die deutsche Bevölkerung von Danzig. Vater Willi Grass ist Deutscher, Danziger seit Generationen. Seit 1920 ist Danzig eine freie Stadt. Nach der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg wurde die alte Hafenstadt mit den vielen Giebelhäusern, die seit 1815 zu Preußen gehört hatte, aus dem Deutschen Reich herausgetrennt und in die Freiheit entlassen. Freie Stadt, umgeben von Polen, dem nach wie vor zu Deutschland gehörenden Ostpreußen und der Ostsee. Der Widerstand der zum großen Teil deutschen Bevölkerung gegen den Beschluss des Völkerbundes war enorm gewesen. Frankreich hatte in den Friedensverhandlungen eigentlich durchsetzen wollen, dass Danzig an Polen fiel, um der neuen polnischen Republik den versprochenen freien Zugang zum Meer zu gewährleisten. Doch schließlich setzte sich der britische Premierminister David Lloyd George mit seinem Vorschlag durch, Danzig zu einem kleinen, übernationalen Modellstaat zwischen ehemals verfeindeten Völkern zu machen. Die Familie Grass betreibt einen kleinen Kolonialwarenladen in Langfuhr, einem Vorort von Danzig mit kleinen Gassen und spitzgiebligen Häusern. Willis Vater Friedrich hat eine Tischlerei ein paar Straßen weiter. Die Wohnung der Familie Grass, die wie das Geschäft im Erdgeschoss liegt, ist winzig. Zwei Zimmer, Außenklo, Außenbad. Günter Grass wird sich zeitlebens vor allem an den Mief erinnern, den Mief der Kleinbürger, den Mief der Enge. Als Helene mit ihm schwanger war, hat ihr ein Freund der Familie, den er Onkel Max nennt, stets von Berlin vorgeschwärmt, den Tiller Girls, dem Wintergarten, dem Admiralspalast, der großen Welt. Unbedingt müsst ihr mal in Berlin vorbeischauen, da ist immer was los. Mal vorbeischauen. Berlin ist mehr als 500 Kilometer entfernt. Die Ausflüge der Familie gingen natürlich an die Ostsee, nach Zoppot oder ins Strandbad Brösen gegenüber der Westerplatte. Da sitzt der kleine Günther im Frühjahr 1928 mit der Familie im Sand, prüft mit beiden Händen seine Strandschüchen, hockt zwischen den Beinen der Mutter Helene, gemusterter Strandpulli, Rock, nackte Beine. Daneben ihr Mann Willi mit Fliege, weißem Hemd, Weste, Strümpfen, Schuhen, Zigarette in der rechten Hand, Haar an der Seite rasiert. Neben ihm Günthers Großvater Friedrich, der Tischler, großer Schnurrbart, Weste, selbstbewusst im Mittelpunkt. Daneben seine Frau Mathilde, die kleine Enkelin im Arm, Tochter der Schwester von Willi. Vorne ihr Mann, dunkle Weste, Uhrenkette über die Brust und eine weitere kleine Tochter, die im Sand buddelt. Familie Grass an der Ostsee. Jovial die Männer, neugierig die Frauen, die kleinen Leute mit sich selbst und dem Sand beschäftigt. Wie klingt die Welt? Wie macht die Ostsee? Günter Grass wird später in seinem Gedicht Kleckerburg schreiben: Wer fragt noch wo? Mein Zungenschlag ist baltisch, tückisch, stubenwarm. Wie macht die Ostsee? Blub, piff, pisch. Auf Deutsch, auf Polnisch, blub, piff, pisch. Immer wieder ist er als Kind an der Ostsee, Kleckerburgen bauen, Bernstein suchen, aufs Meer schauen. Hier, wo ich meine ersten Schuhe zerlief und als ich sprechen konnte, das Stottern lernte, Sand klatschnass zum Kleckern, bis mein Kindergral sich Gote stürmte und zerfiel. In der kleinen Wohnung in der Langfuhrer Labesgasse hat er seinen Platz unter einer Fensterbank, wo er seine Kinderschätze hortet. Das ist sein Kinderzimmer, vielleicht 2 Quadratmeter Freiheit. Ihm gehört die rechte Fensternische, seiner Schwester Waltraud, die 3 Jahre nach ihm auf die Welt kommt, die linke. Er ist verliebt in seine Mutter. Sie ist zärtlich, warmherzig, leicht zu Tränen gerührt. Sie träumt, raucht, spielt Klavier, liest und liest. Sie ist Mitglied in einer Buchgemeinschaft. Ständig kommen neue Bücher ins Haus, die sie in ihren Bücherschrank stellt. Sie sieht ein wenig bäuerisch aus auf den Fotos, die es von ihr gibt. Derb, offen, selbstbewusst. Sie hatte einst 3 Brüder. Alle hatten Künstlerträume. 2 blieben im Krieg. Der jüngste, Alfons, starb 1918 an der spanischen Grippe, bevor er einrücken konnte. Er wollte Koch werden, hatte seine Ausbildung schon hinter sich, träumte, so schrieb er in seinen Briefen, von einer Kochkarriere in den Grand Hotels der Welt. Der mittlere, Paul, wollte Maler werden, hatte schon Bühnenbilder entworfen für den Freischütz, für Lohengrin und den fliegenden Holländer. Der älteste schließlich, Arthur, Helenes Lieblingsbruder, wollte Dichter werden, Schriftsteller, hatte während seiner Lehrzeit in einer Filiale der Reichsbank schon Gedichte geschrieben, von denen die Danziger Lokalzeitung einige gedruckt hatte. Dann ein Bauchschuss im Krieg und auch seine Träume wurden nicht wahr. Auf dem Dachboden wird der junge Günter Grass später einen Koffer mit Briefen, Zeichnungen und Gedichten finden. Geschriebene und gemalte Hoffnungen der drei früh gestorbenen Onkel. Für seine Mutter waren die drei nicht wirklich tot. Ihre Träume lebten in ihr fort. Und sie hat sie in ihren kleinen Peer Gynt jeden Tag hineingeträufelt. Helene Grass war, anders als Helene Reich, geschäftstüchtig und lebenspraktisch. Sie war es, die das Geschäft führte, auch offiziell. Geschäftsführung Helene Grass, so stand es im Handelsregister. Ihr Mann Willi dekorierte das Schaufenster, kümmerte sich um Einkäufe beim Grossisten, beschriftete Preisschilder. Günther hasste ihn früh, den Weichling, den Schilderbeschrifter, das Würstchen mit dem Schnurrbart. Dann hasste er ihn nicht mal mehr. Er nahm ihn einfach nicht mehr ernst. Er und seine Mutter, das war ihm die Welt. Abends rauchte sie Orient-Zigaretten mit Goldmundstück, trank Cointreau und spielte Klavier. In den Zigarettenpackungen steckten Gutscheine, die man einschicken und gegen Reproduktionen von Kunstwerken aller Epochen eintauschen konnte. Günther war ein besessener Sammler. Alle Verwandten sammelten Gutscheine für ihn. Die Kunstalben, in die man die Werke einkleben konnte, besaß er alle drei. Blau für die Malerei der Gotik und Frührenaissance, Rot für die Renaissance, Goldgelb für Barock. »Ich lebte in Bildern«, erinnert er sich. Und in den Vorstellungen seines kommenden Ruhms, er will selbst Künstler werden und berühmt, für seine Mutter und für sich. Der Laden läuft schlecht. Er ist klein, es gibt viel und große Konkurrenz. Das neu eröffnete Kaisers Kaffeegeschäft am anderen Ende der Straße, dazu die hohen Zollgebühren, die man für Einfuhren in die freie Stadt entrichten muss. Die Sorgen sind groß, die Mutter trägt sie fast allein. Den meisten Danzigern geht es nicht besser. So schreiben viele Kunden ihre Schulden beim Kolonialwarenladen Grass an und zahlen sie nicht oder spät zurück. Irgendwann kommt Helene Grass die Idee, das wäre doch eine Aufgabe für ihren Sohn. Sie schickt ihn los mit einer Liste der Schuldner und geschuldeten Beträge. Einen Lohn verspricht sie auch. 5% der eingetriebenen Summe gehe an ihn. Und Günther quasselt den Leuten das Geld aus der Tasche. Lässt sich nicht abwimmeln, kommt vorzugsweise freitags, wenn die Leute ihren Lohn bekommen haben, stellt den Fuß in die Tür, wenn sie ihm diese vor der Nase zuschlagen wollen, lässt keine Ausrede gelten. Das läuft so gut, dass die Mutter schon bald Günthers Gewinnanteil von 5% auf 3% herabsetzt. Dennoch hat der Junge mit 10 oder 11 mehr Geld in der Tasche als seine Klassenkameraden, die in großen, repräsentativen Wohnungen oder Häusern leben. Er kauft sich Zeichenblöcke, Farbstifte, Bücher, Brems Tierleben zum Beispiel, und geht ins Kino. Und er liest und liest und liest. Er ist ein komplett in Büchern versunkener Junge. Seine Mutter macht sich eines Tages einen Spaß, indem sie das Marmeladenbrot des lesenden Günther gegen ein Stück Palmolivseife austauscht, vor Publikum. Angeblich, so wird er sich später erinnern, fällt es ihm erst nach einer Dreiviertelbuchseite auf, in was er da gebissen hat. Er liest Oliver Twist. Er findet Karl May langweilig. Er liest Onkel Toms Hütte. Das Bildnis des Dorian Gray, David Copperfield, die drei Musketiere, August Weltumsegler, Mereschkowskis Leonardo da Vinci. Der Vater sagt, in einem matten Versuch, den Buchabhängigen zu tadeln, vom Lesen ist noch keiner satt geworden. Hilft nichts. Günther liest Storms Schimmelreiter, Falladas Kleiner Mann, was nun? Er versinkt vollkommen zwischen den Seiten. Er habe immer schon woanders sein wollen, wird er später schreiben. Und er erfindet Geschichten, schneidet auf, vor allem der Mutter verspricht er das Blaue vom Himmel. Über ihre und seine Zukunft, seinen kommenden Ruhm, sein Leben als Künstler. Sie hört ihm gerne zu und lässt sich in seine Traumwelt entführen. In der Schule ist er eher mittel. In Deutsch sehr gut und in Kunst natürlich, aber in Mathe, Chemie, in allen technischen Fächern katastrophal. Er kommt zwar aufs Gymnasium, trägt mit Stolz die Gymnasiastenmütze, aber er ist widerbaustig, lässt sich nichts gefallen, auch nicht von den Lehrern. Vom Konradinum, seinem ersten Gymnasium in Langfuhr, fliegt er, weil er sich einem prügelnden Turnlehrer gegenüber aufsässig und unverschämt frech gezeigt habe, wie die Eltern schriftlich erfahren. In der nächsten Schule, der Petri-Oberschule in der Danziger Altstadt, trifft er auf einen Musiklehrer mit Fistelstimme, dessen gesungenes Heideröschen die Schüler mit jazzartigen Rhythmusgeräuschen begleiten, was der nicht komisch findet und den Schüler Günther kräftig schüttelt. Doch da hat er den Falschen geschüttelt. Günther packt den Fistelsänger an seiner Papierkrawatte und zieht so lange daran, bis sie abreißt. Klingt nach Glück für den Musiklehrer. Was wäre wohl passiert, wenn die Krawatte aus widerständigerem Material gewesen wäre? Der Schüler Günther Grass muss jedenfalls die nächste Schule verlassen. Aber Danzig ist groß. Es gibt viele Schulen. Er kommt aufs Gymnasium St. Johann, so lange, bis ihn größere patriotische Aufgaben von allen Schulpflichten entbinden. Die freie Stadt Danzig hat die Möglichkeiten, die in ihrem übernationalen Modellcharakter lagen, nie wirklich für sich nutzen können. Sie war ein Kampfplatz nationaler Interessen, nationalen Misstrauens. Und eine Mehrheit der deutschsprachigen Bevölkerung, 95% der knapp 400.000 Einwohner sprachen Deutsch, wartete darauf, dass man sich irgendwann dem großen Heimatland wieder würde anschließen können. Als Joseph Goebbels 1930 zum ersten Mal in seinem Leben in Danzig war, schrieb er überwältigt in sein Tagebuch: »Abends rede ich«, durch Lautsprecher zu 6000 Menschen in den überfüllten Sälen. Es ist am Ende eine unendliche Begeisterung. Man trägt mich durch die Säle, wieder kommen, schreien die Menschen. Ein explosiver Ausbruch von Volksführerschaft, welch herrliche Bewegung, sie wird einmal ganz Deutschland mit sich reißen. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland entfielen im Juni 1933 bei den Volkstagswahlen in der freien Stadt Danzig 50,03% der abgegebenen Stimmen auf die NSDAP. Am 20. Juni wählte der Volkstag daraufhin einen von der NSDAP geführten Senat ins Amt, dem anfangs noch das bürgerliche Zentrum angehörte. In der Debatte vor der Wahl hatte der NS-Abgeordnete Hans-Albert Hohnfeld den Abgeordneten der SPD gedroht: »Sie werden die letzten Erklärungen abgegeben haben. Verlassen Sie sich drauf.« Danzig blieb pro forma frei, das heißt unabhängig von Deutschland und von Polen. Aber faktisch gab es nun eine enge politische Kooperation zwischen der neuen Regierung in Berlin und der Danziger Stadtregierung. Der Schrecken, den SA und SS unter dem oppositionellen Teil der Bevölkerung und vor allem unter den Juden verbreiteten, war hier und dort der gleiche. Vielleicht wollte man es in Danzig sogar noch ein klein wenig besser, deutscher, nationalsozialistischer machen. Man gehörte ja noch nicht wieder ganz dazu. Günter Grass machte mit bei allem, wo man als kleiner Junge so mitmachen konnte. Im Sommer 1933 war er ja erst 5 Jahre alt. Aber in den Jahren darauf fieberte er mit der Legion Condor im Spanischen Bürgerkrieg mit, bejubelte Max Schmeling, den deutschen Medaillensegen bei den Olympischen Spielen in Berlin, später den deutschen Wunderläufer Rudolf Harbig, den Rennfahrer Bernd Rosemeyer. Vater Willi trat 1936 in die NSDAP ein, wohl nicht so sehr aus fanatischer Überzeugung, sondern weil er glaubte, es sei gut fürs Geschäft. Die Mutter wurde stiller, spielte kaum noch Klavier. Ihre kaschubischen Verwandten vom Land kamen seltener zu Besuch. Aber sie, die Familie Grass, fuhr immer mal wieder hinaus zu den halb polnischen, halb deutschen Verwandten aufs Land, Richtung Kokoschken, bei Goldkrug über die Freistaatsgrenze zur Großtante Anna. Ihr ältester Sohn, Josef, holte sie an der Grenze ab, im Winter mit Pferd und Schlitten. Beschimpft wurde er von den deutschen wie den polnischen Grenzbeamten, die er jeweils in ihrer Landessprache begrüßte. Die Kaschuben, das waren die jeweils anderen. Dabei war Josef eigentlich der perfekte Repräsentant der übernationalen, freien Stadt Danzig. Vor dem Krieg soll er zwei Fahnen, die polnische und die mit dem Hakenkreuz, aus dem Schrank geholt und gerufen haben: »Wenn Krieg geht los, steig ich auf Baum und guck, wer kommt zuerst, und denn häss ich Fahne, die da oder die.« Aber noch war es nicht so weit. Noch hissten die Kaschuben gar keine Fahnen. Der Besuch aus Danzig war da und es wurde gefeiert und gelacht, getrunken, geschlemmt und geweint. Es gab Süßes und Saures, Pilze, Senfgurken, Käsekuchen, Hühnerklein mit Magen, Herz und Leber und dazu Kartoffelschnaps. Günther schreibt in diesen Jahren seine erste lange Geschichte. Er nennt sie »Die Kaschuben« und lässt sie im 13. Jahrhundert spielen. Von der Geschichte ist nichts geblieben. Der alte Grass wird sich nur erinnern, dass nach dem ersten Kapitel alle Helden tot waren, geköpft, erdrosselt, gepfählt, verkohlt oder gevierteilt. Und niemand mehr da, die toten Helden zu rächen. Er sei ganz froh, dass davon nichts geblieben sei. Wer wisse schon, wie viel von deutscher Blut- und Bodenideologie, wie viel deutscher Rassismus sich in dem Text gefunden hätte. Mit 10 Jahren wurde er Mitglied beim sogenannten Jungvolk, der Aufbauorganisation der Hitlerjugend. Weihnachten 1937 wünschte er sich die Uniform mit Käppi, Halstuch, Koppel und Schulterriemen. Er war enthusiastisch dabei, selbst wenn ihn die ewige Singerei und das Getrommel anödeten. Zeltlager, Geländespiele in Strandwäldern, Sonnenwend und Morgenfeiern. Es war ein Hinaus aus der Enge der Wohnung, die er hasste, weg vom Laden und dem Kundengeschwätz, weg vor allem vom Vater und den familiären Zwängen. Im November 1938, Günter Grass war gerade 11 geworden, schaute er neugierig zu, als auch in Danzig langfuhr, in der Michaelistraße, nicht weit vom Labesweg, die Synagoge von einer Bande von SA-Männern geplündert, verwüstet, angezündet wurde. Und er sah der Polizei beim Zuschauen zu. Mitleid, Ärger, Empörung gar? An nichts davon kann er sich später erinnern. Kein Zweifel hat meine Kinderjahre getrübt. Und dann endlich das große Neue, das Ende der Kindheit, Ende des Friedens. Der 1. Septembertag 1939. Günther ist beinahe 12. Er hört in Danzig-Langfuhr die Breitseiten eines Linienschiffes und den Anflug von Sturzkampfflugzeugen über dem Hafenvorort Neufahrwasser, dem der polnische Militärstützpunkt Westerplatte gegenüberliegt. Er steigt auf den Dachboden zu seinen Büchern, dem Koffer der toten Onkel. Aus der Dachluke schauend sieht er schwarzen Rauch über dem Freihafen. 2 Panzerspähwagen fahren zur polnischen Post, der kleinen Enklave des polnischen Staates am Heveliusplatz. Ein Onkel von Günther, Cousin seiner Mutter, Franz für die Deutschen, František für die Polen, mit Nachnamen Krause, ist im roten Backsteingebäude und verteidigt die polnische Post vor den deutschen Angreifern. Hier, in der freien Stadt Danzig, an der Westerplatte und auf dem Heveliusplatz, beginnt der größte Krieg der Menschengeschichte. Die Post kann sich nur sehr kurz halten. Die Verteidiger, die noch am Leben sind, werden verhaftet und kurz darauf erschossen. František Krause ist eines der ersten Opfer des Zweiten Weltkriegs. Eine Gedenktafel an der Backsteinfassade erinnert noch heute an ihn. Sein Name durfte in der Familie Grass von nun an nicht mehr erwähnt werden. Im Traumland. Marcel Reich, 1929 bis 1939. 9 Jahre alt, allein im Zug in ein fremdes Land und keine Angst dabei. Marcel war imprägniert mit den Traumvorstellungen seiner Mutter und seiner eigenen Fantasie. Er hatte so viel gehört, nicht nur von der Kultur, auch von den Zügen, die unter der Erde fuhren, und von Treppen, die sich von selbst bewegten, und von Bussen mit Sitzen auf dem Dach. Er konnte das Ende der langen Bahnfahrt kaum erwarten. So dachte ich, vor Erregung fiebernd, an das Wunder, das ich zu erleben hoffte, das Wunder Berlin. Es ist spät, als er schließlich am Bahnhof Zoo ankommt. Eine elegante Dame von 40 Jahren erwartet ihn, Tante Else, die Frau des Bruders seiner Mutter, Onkel Jakob. Sie nimmt den Knaben in Empfang und dann geht es in die prunkvolle Wohnung der Familie in der Rohnstraße, in unmittelbarer Nähe des Reichstags. Eine Wohnung von kalter Pracht, Marmorsäulen, ein plätschernder Springbrunnen in einem Zimmer, das man den Wintergarten nennt. Die zwei Cousins und die Cousine schlafen schon. Onkel Jakob ist nicht da. Also sitzt er allein mit der Tante an einem Tisch, der ihm riesig vorkommt. Eine junge Frau mit Schürze und Glacé-Handschuhen serviert das Abendessen. Der eingeschüchterte Junge antwortet auf die ihm von Tante Else gestellten Fragen kurz und einsilbig. Die Frau mit der Schürze hat dem kleinen Gast ein weiches Ei serviert. Als er fertig gegessen hat, nimmt die Tante die Eierschale, blickt hinein und sagt: »So isst man Eier in Deutschland nicht.« Willkommen im Traumland. Im Bett allein weint Marcel Reich bitterlich. Ist er hier willkommen? Hat ihn seine Mutter angelogen? Hat er etwas falsch verstanden? Zu allem Überfluss hängt über seinem Bett ein Gemälde, das ihm fürchterliche Angst einjagt. Ein bärtiges Wesen mit behaartem Rücken, halb Mensch, halb Fisch, auf einem Felsen inmitten des aufgewühlten dunklen Meeres. Mit dem Muschelhorn scheint es die Bewohner der bedrohlichen Wasserwelt zu locken, von tief unten herauf zu ihm, zu uns. Vor ihm eine nackte Frau, lasziv auf dem Rücken, dem dunklen Wesen dargeboten, ihre linke Hand liegt am Nacken einer mächtigen Meeresschlange. Arnold Böcklins Triton und Nereide. Ein Albtraumbild. Unter ihm Marcel Reich in seiner ersten Nacht in Deutschland. Zum Glück fahren sie dann alle erstmal für den Sommer auf die Insel Sylt. Standesgemäß mit vielen Schrankkoffern, sogar die zwei Reitpferde der Familie kommen mit. Auf Sylt lernt Marcel im Spiel mit seinen Cousins dann so flüssig und gut Deutsch, dass er, als ihn nach den Ferien seine inzwischen nach Berlin nachgekommene Mutter auf Polnisch begrüßt, ihr auf Deutsch antwortet. Er ist angekommen im neuen Land, in der neuen Sprache. Mit der kalten Prachtwohnung allerdings ist es nun, da die Eltern und seine Geschwister da sind, vorbei. Bruder Jakob hat entschieden, dass sie zu ihrem Vater, dem alten Rabbiner Mannheim-Auerbach, in seine armselige Wohnung in Charlottenburg ziehen sollen. Sie haben keine Wahl, also ziehen sie zu ihm. Der Vater hat in Berlin noch weniger Aussicht auf irgendeinen Job als in Polen. Die Mutter ist zum Geldverdienen nicht geboren, also sind sie vollkommen abhängig von Helenes Brüdern. Dieses demütigende Gefühl der Abhängigkeit hat Marcel tief geprägt. Niemals in eine solche Abhängigkeit zu geraten, von niemandem, das hat er sich früh als Lebensziel vorgenommen. Und als zweites, niemals so werden wie sein Vater, so weich, untüchtig, zu schwach, dem Leben zu begegnen. David Reich geht in Berlin öfter in die Synagoge als in Wozwawek. Hier fühlt er sich offenbar ein wenig aufgehoben und zu Hause. Er wünscht sich, dass der Sohn ihn begleitet, der kommt widerstrebend mit und langweilt sich schrecklich während der Gottesdienste. Ich konnte nicht begreifen, dass erwachsene Menschen mehr oder weniger stumpfsinnige Texte murmelten und dies auch noch für ein persönliches Gespräch mit Gott hielten. Der Respekt für seinen Vater wird durch die gemeinsamen Besuche der Synagoge jedenfalls nicht größer. Es gibt viele Sätze in dem Buch, das Marcel Reich-Ranicki später über sein Leben schrieb, die den Leser schockieren. Ein Satz über seinen Vater ist einer der schockierendsten. Auch später, als wir im Warschauer Ghetto lebten, blieb mein gutmütiger, mein gütiger Vater ein Versager. Jetzt hier in Berlin lebt Marcel mit dem verachteten Vater, der geliebten Mutter, seinen Geschwistern und dem Großvater in der engen Wohnung. Nach den Sommerferien kommt er in die Schule, eine Volksschule in der Witzlebenstraße. Er ist überrascht, was er hier gleich am ersten Schultag erlebt. Ähnlich überrascht wie am ersten Berliner Abend in der Säulenwohnung mit dem deutschen Ei. Ein Mitschüler hat irgendetwas angestellt. Der Lehrer, ein Herr Wolf, ruft ihn nach vorne, sagt: »Bück dich«, holt den für solche Fälle in der Ecke lehnenden Rohrstock herbei und versetzt dem Schüler einige kräftige Hiebe. Marcel ist erschrocken. Über den Vorfall und beinahe noch mehr darüber, dass niemand sonst in der Klasse irgendwie überrascht oder berührt zu sein scheint. Das ist hier offenbar ganz normal. In Polen hat Marcel so etwas nie erlebt. Auch sonst ist die Volksschule kein Spaß. Er ist ein Ausländer, ein Fremder, trägt andere Kleidung als die Berliner Jungs, versteht ihre Scherze nicht. Er gehört nicht dazu. Er selbst hat aus seinem frühen Fremdheitsgefühl die Verpflichtung abgeleitet, durch starke Schulleistungen seinen Platz in der Klassengemeinschaft zu erkämpfen. Das klappt auch. Nicht nur in Deutsch, auch in Rechnen ist er der Beste der Klasse. Und schafft schon im nächsten Jahr locker den Sprung aufs Gymnasium. Seine stolze Mutter spendiert ihm zur Belohnung einen Besuch beim Zirkus Sarasani auf dem Tempelhofer Feld. Aber auch auf dem Gymnasium bleibt er ein Außenseiter. »Woher denn komme?«, fragt der Lehrer den Jungen mit dem komischen Akzent. Marcel nennt den Namen seines Geburtsortes. Der Lehrer findet ihn lächerlich und bemüht sich zur großen Heiterkeit aller Mitschüler, den unaussprechlichen Namen aus unaussprechlicher Ferne so witzig wie möglich auszusprechen. »Lutzlawik? Wutzlawacek?« Wahnsinnig komische Scherze auf Kosten eines Außenseiters. Marcel Reich erwidert etwas Freches und bekommt daraufhin vom Lehrer eine Ohrfeige. Wer weiß, was geschehen wäre, wenn der Lehrer eine Papierkrawatte getragen hätte. Nein, zum Gegenangriff war Marcel Reich nicht der Richtige. Als mittelloses Ausländerkind wohl auch einfach nicht in einer Position der Stärke. Die wollte er sich weiterhin durch Fleiß erarbeiten. Und jetzt fing die Sache mit dem Lesen so richtig an. Marcel Reich las und las und war trotz der Fremdheit und den Demütigungen in diesen Jahren zum ersten Mal in seinem Leben glücklich. Denn er war verliebt. Verliebt in die Literatur. Er las und las. Edgar Wallace und Ben Hur, Quo Vadis und Lederstrumpf. Nur die Bücher von Karl May, die seine Mitschüler lasen, konnte er nicht leiden. Er fand Old Shatterhand einen unerträglichen Angeber. Sein absolutes Lieblingsbuch damals, Erich Kästners »Emil und die Detektive«. Später las er alles, was der Bücherschrank seiner Mutter hergab. Dostojewskis »Dämonen«, Schillers »Balladen«, Balzac, Hamsun, Stendhal, Flaubert, Shakespeares »Dramen«. Als er 12 war, ging er zum ersten Mal ins Deutsche Schauspielhaus am Gendarmenmarkt. Er sah Schillers »Wilhelm Tell« und war nun für die Welt da draußen endgültig verloren. Und für die Welt des Theaters gewonnen. Was immer er sehen konnte, wofür immer er Karten bekam, er sah es sich an. Und er hatte bald schon das Glück, im Gymnasium auf einen Deutschlehrer zu treffen, der sich seinen Enthusiasmus für die Literatur bewahrt hatte. Er hieß Reinhold Knick, war Marcels Klassenlehrer am Werner-von-Siemens-Gymnasium in Schöneberg und einer vom Geschlecht jener, die glauben, ohne Literatur und Musik, ohne Kunst und Theater, habe das Leben keinen Sinn. So wird sich Marcel Reich-Ranicki später dankbar an ihn erinnern. Keinem seiner Lehrer verdankte der junge Schüler mehr als diesem. Vielleicht hat zu der großen Bewunderung, die der junge Schüler für seinen enthusiastischen Lehrer empfand, auch diese kleine Episode beigetragen. Irgendwann nach dem Reichstagsbrand im Februar 1933 kam es auf dem Schulhof in der Hitze des Gefechts, wie sich der jüdische Schüler Marcel später erinnert, beim Handballspiel zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Schulführer der Hitlerjugend und einem Juden, den der HJler mit »Du Drecksjude« beschimpfte. Daraufhin hielt Lehrer Knick in der Klasse mit zitternder Stimme eine feierliche Ansprache, in der er seine Schüler darauf hinwies, dass auch Jesus Jude gewesen sei und dass er als Christ solche Vorfälle nicht billigen könne. Knick wurde daraufhin von der HJ-Gebietsführung vorgeladen und von der Gestapo vernommen. Ende des Schuljahres wurde er an eine andere Schule versetzt. Der Schüler Marcel ließ den Kontakt aber lange nicht abreißen. Lehrer Knick war für ihn die deutsche Klassik, der deutsche Idealismus, die verwirklichte ideale deutsche Literatur. Knick ermutigte ihn, ihn in seiner Wohnung in Steglitz zu besuchen. Marcel nahm das Angebot gerne an und kam regelmäßig um 17 Uhr, stets gut vorbereitet mit einem Zettel, auf dem er Autorennamen und Buchtitel notiert hatte, und berichtete dem Lehrer von seinen Leseeindrücken und Urteilen. Die Zeit war kostbar. Um 18 Uhr klopfte Knicks Frau an die Zimmertür, das Zeichen, dass die Besuchszeit vorüber war. Es wurde einsam um Marcel Reich. Das alte Gymnasium war geschlossen worden, er vermutet, weil hier besonders viele jüdische Schüler zusammengekommen waren. Er wechselte auf das Fichte-Gymnasium in Wilmersdorf. Bei der Anmeldung fragte die Mutter den Direktor ängstlich, ihr Sohn sei Pole und Jude. Wie wird er an der Schule behandelt werden? Der Direktor wies die Frage brüsk von sich. Die Befürchtungen seien ihm unbegreiflich. Gerechtigkeit und Gleichheit sei an seiner Schule oberstes Prinzip. Auch Marcel hörte die Ängste der Mutter mit leichter Verwunderung, denn, so hat er es später beschrieben, er hielt sich keinesfalls mehr für einen Polen, eher für einen Berliner. Die Einsamkeit des Schülers kam vor allem daher, dass Juden nunmehr von Schulfeiern, Ausflügen und Sportwettkämpfen ausgeschlossen waren und dass fast alle nichtjüdischen Altersgenossen in dieser Zeit in die HJ eintraten und dort die wesentlichen außerschulischen Erlebnisse sammelten. Da konnte Marcel Reich nicht mitreden, nichts miterleben. Die HJ war für Juden selbstverständlich tabu. Immerhin, es gibt den jüdischen Pfadfinderbund. Er tritt bei, dort singen sie die gleichen Lieder wie die Altersgenossen in der HJ. Görg von Funzberg führt uns an, Wildgänse rauschen durch die Nacht und jenseits des Tales standen ihre Zelte. Sie machen Fahrten in die Mark Brandenburg, übernachten in Zelten, manchmal gibt es Themenabende, bei denen auch die große Leidenschaft unseres jungen Pfadfinders befriedigt wird, die Literatur. An einem dieser Abende sprechen sie über Theodor Herzl, diesen jüdisch-österreichischen Literaten und Propheten, dessen utopischer Roman Altneuland von 1902 mit der Gründung des Staates Israel im Mai 1948 Wirklichkeit werden sollte. Die kühne Fantasie des assimilierten Juden Herzl imponiert Marcel Reich, und später wird er über die Folgen dieses Buches staunen. Der neuzeitliche Staat der Juden, das war erst einmal ein Stück deutscher Literatur. Einen Abend des jüdischen Pfadfinderbunds hat er besonders eindrucksvoll in Erinnerung behalten. Ihr Führer hatte den Versammlungsraum abgedunkelt, hatte sich in den Nebenraum zurückgezogen und kehrte in einem langen Militärmantel aus dem Ersten Weltkrieg zurück, in der Hand eine Taschenlampe und ein dünnes grün-weißes Buch. Er las: Reiten, reiten, reiten durch den Tag, durch die Nacht, durch den Tag. Reiten, reiten, reiten. Und der Mut ist so müde geworden und die Sehnsucht so groß. Es gibt keine Berge mehr, kaum einen Baum, nichts wagt aufzustehen. Fremde Hütten hocken durstig an versumpften Brunnen. Nirgends ein Turm und immer das gleiche Bild. Man hat zwei Augen zu viel. Sie hat Marcel Reich tief beeindruckt und bewegt, diese melodramatische Lesung aus Rainer Maria Rilkes »Die Weise von Liebe und Tod« des Kornetts Christoph Rilke. Kurz danach beschloss er, mit 5 Gleichgesinnten einen Literaturzirkel zu gründen. Sie lasen Theaterstücke in verteilten Rollen, Goethes Iphigenie auf Tauris, aber letztlich waren Marcel die Pfadfinder, die Natur, die Zelte, die Lieder, egal. Er verließ die Pfadfinder und seinen kleinen Rilke-Kreis. Er las für sich und versank immer tiefer in seine Gegenwelt der Bücher. Das Buch, das Marcel Reich in diesen Jahren zu seinem Lebensbuch erwählt, ist Tonio Kröger von Thomas Mann. Er, der in der Schule in Polen nicht recht dazugehört hatte, in der Grundschule in Berlin nicht, in der Familie, die ihn aufnahm, nicht, im ersten Gymnasium nicht und im zweiten auch nicht, sieht sich in dem einsamen, sehnsüchtigen Kaufmannssohn gespiegelt. Tonio Kröger, der Hans Hansen liebt und später die blonde Inge, der die Sorglosen liebt, die blonden Blauäugigen, die Pferdebücher lesen, Sport treiben, eine unproblematische Familiengeschichte haben, kontinuierlich, stabil, gesund, selbstsicher. Während er, Tonio, Don Carlos liest, eine problematische Herkunft hat, eine verträumte Mutter von irgendwo, Zigeunerherkunft, liederlich. Der beim Tanzunterricht versehentlich in die Mädchenkadrille gerät, weil er wieder mal geträumt hat und zum Gespött seiner Mitschüler wird. Der fortgeht allein und hofft, dass die aus der Ferne Geliebte, dass Inge einfach von selbst zu ihm kommt und sagt, komm herein zu uns, sei froh, ich liebe dich. Aber sie kommt nicht, wird niemals kommen. Tonio Kröger bleibt allein, liebt das Leben aus der Ferne und erinnert sich später dennoch voller Wehmut, damals lebte sein Herz. Und noch am Ende wird er seine Liebe zu den Gewöhnlichen, zum Leben, zu den anderen da draußen, gegenüber der klugen, spöttischen Künstlerin Lisaveta verteidigen. Schelten Sie diese Liebe nicht, Lisaveta. Sie ist gut und fruchtbar. Sehnsucht ist darin und schwermütiger Neid und ein klein wenig Verachtung und eine ganz keusche Seligkeit. Das war Marcel Reichs Buch. Er verfolgte ängstlich den Lebenslauf des Autors dieses Buches. Er wusste natürlich, dass Thomas Mann mit seiner Familie seit 1933 bei Zürich lebte, kannte die Angriffe der Wagner-Stadt München und anderer, die in der Folge der Machtergreifung der Nazis gegen den Autor der Buddenbrooks und Tonio Krögers erfolgt waren. Marcel Reich wusste aber auch, dass sich Thomas Mann im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Autoren jener Jahre bislang nicht eindeutig zu den neuen Machthabern in Deutschland geäußert hatte. Für Marcel Reich war das mit der Zeit beinahe so etwas wie eine Überlebensfrage geworden. Die Bücherverbrennung im Mai 1933 in Berlin und vielen anderen deutschen Städten sowie die daraufhin veröffentlichten Listen der von den neuen Machthabern verbotenen Bücher war für ihn wie eine Lektüre-Empfehlungsliste. So lernte er die Bücher von Josef Roth und Stefan Zweig, Arnold Zweig, Kurt Tucholsky und vielen anderen, die auf der Liste standen, kennen. Trotz Verbots waren die Bücher nach wie vor nicht schwer zu beschaffen. Und jetzt, wir sind im Februar 1937, wird der bald 17-jährige Marcel Reich in eine geräumige Wohnung in Berlin-Grunewald eingeladen. Sein Schwager, Gerhard Böhm, Ehemann von Marcels großer Schwester, hat ihm Bescheid gesagt. Es ist die Wohnung eines Freundes des Schwagers. Es sind 7 oder 8 Personen eingeladen worden. Der Wohnungsinhaber schaltet das Licht aus. Nur eine Stehlampe gibt etwas Licht. Gerhard Böhm sitzt auf einem Sessel. Der Gastgeber übergibt ihm ein kleines Päckchen Papier. Und der Schwager liest im Schein der schummrigen Stehlampe. Es ist der Brief, den Thomas Mann an den Dekan der Philologischen Fakultät der Universität in Bonn geschrieben hat. Jener Universität, die Thomas Mann, nachdem ihm die deutschen Machthaber kurz zuvor die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen hatten, die Ehrendoktorwürde aberkannte. Dieser Brief war das eindrucksvolle Zeugnis des Bruchs Thomas Manns mit dem Hitlerregime. Er kursierte in Deutschland als eingeschmuggelte oder abgeschriebene Kopie. Der Schwager beginnt vorzulesen und Marcel zittert. Dieser Brief, die Antwort auf die Frage, was Thomas Mann den deutschen Machthabern mitzuteilen hat, hat für ihn, den jüdischen Außenseiter aus Wrocławek, lebenswichtige Bedeutung. Ich übertreibe nicht, wird er später diesem Wort hinzufügen, ob Thomas Mann auf seiner Seite steht, auf der Seite der Juden, der Ausgeschlossenen und womöglich bald schon Ausgestoßenen, das ist für den 16-jährigen Berliner Marcel Reich eine Frage von existenzieller Bedeutung. Lebenswichtig. Und Thomas Mann enttäuscht ihn nicht. Der Brief ist ein rhetorisches Meisterwerk. Vor allem aber ist er in seiner Klarheit und Eindeutigkeit nicht zu übertreffen. Sie haben die unglaubwürdige Kühnheit, sich mit Deutschland zu verwechseln, schreibt Mann und meint damit die Nationalsozialisten. Er fährt fort, wo doch vielleicht der Augenblick nicht mehr fern ist, da dem deutschen Volk das Letzte daran gelegen sein wird, nicht mit ihnen verwechselt zu werden. Stille nach dem letzten Satz, niemand wagt zu sprechen. Marcel Reich verabschiedet sich schnell, er sagt, er habe am nächsten Tag eine Klassenarbeit, er müsse nach Hause. Doch das stimmt nicht. Er will nur allein sein, allein mit seinem Glück. Es ist vor allem ein Gefühl, das ihn an diesem Abend erfüllt, Dankbarkeit. Er geht nach Hause in die kleine Wohnung in der Günzelstraße, allein sein mit seinem Glück und seinen Büchern. Schwager Gerhard ist der Einzige, so wird sich Marcel Reich-Ranicki später erinnern, der sich Sorgen um den manischen Leser macht, Sorgen, dass er zu viel liest und darüber das Leben versäumt. Und dass die Frage, ob sich Thomas Mann endlich gegen die Nazis stellen würde, für ihn zu einer Überlebensfrage werden konnte. Seine Situation und die seiner Familie im wirklichen Leben war inzwischen bedrängend und fatal. Der Großvater, der alte Rabbiner, war 1936 gestorben. Es hatte zu Marcels Pflichten gehört, ihm jeden Tag eine Viertelstunde Gesellschaft zu leisten und sich mit ihm zu unterhalten. Sie sprachen über dies und das, nur nicht über Politik. Der Großvater war seit Jahren blind. Die Familie hatte sich darauf geeinigt, ihm nichts von den neuen politischen Verhältnissen in Deutschland zu erzählen. Er wünschte nur, dass die Folianten seiner Vorfahren mit den hebräischen Schriften vor ihm auf dem Tisch ausgebreitet lagen, damit er sie berühren konnte. Ein bisschen wie in einer Novelle von Stefan Zweig, »Die unsichtbare Sammlung«, in der ein blinder alter Mann jeden Tag über die Blätter seiner Sammlung wertvoller alter Drucke fährt. Doch die Drucke gibt es längst nicht mehr. Die Familie hat sie in Geldnot verkaufen müssen. Der blinde Greis streicht über leere Blätter und wähnt sich reich. Die Folianten des alten blinden Rabbis sind zwar noch da, aber er weiß nicht, dass die Welt, aus der sie hervorgegangen sind, dem Untergang geweiht ist, kurz davor, für immer zu verschwinden. Nachdem der Großvater gestorben und auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee beerdigt worden war, stellten die reichen Brüder von Marcels Mutter die Zahlungen an die Familie ein. Sie hatten dem Großvater eine regelmäßige finanzielle Unterstützung gezahlt, von der auch die Reichs noch leben konnten, die fiel nun weg. Die Reichs waren arm. Sie nahmen eine Untermieterin auf, um wenigstens etwas Geld zu haben. Sie hieß Lotte, war eine sogenannte Arierin mit der Kurzhaarfrisur von Marlene Dietrich und engen schwarzen Samthosen. Sie hat den einsamen, vor Lebenssehnsucht schier platzenden Mitbewohner Marcel erheblich verwirrt und angezogen. Sie sprachen über Literatur und meinten die Liebe. Zumindest der einsame junge Mann. Die norddeutsche Blondine kam von der Liebe zur Literatur. Ich wollte von der Literatur zur Liebe kommen. Wir trafen uns auf halbem Wege. Natürlich musste sie bald ausziehen. Als Arierin zur Untermiete bei Juden wohnen, das war nun langsam auch den Mutigsten zu mutig. Die Verbote für Juden im öffentlichen Leben nahmen jeden Tag zu. Bänke, Busse, Cafés, Restaurants. Die für Juden verbotenen oder nur eingeschränkt zugänglichen Bereiche des öffentlichen Lebens wurden immer größer und umfangreicher. Die Cousins von Marcel wurden inzwischen nach England aufs College geschickt, er nicht. Seine Eltern hatten kein Geld. Ein nicht einmal so hoher monatlicher Betrag, so wird er später in seinen Erinnerungen schreiben, wäre dafür nötig gewesen. Für ihn zahlte keiner. Er blieb. Es machten sich langsam alle Verwandten, also auch die Eltern der Cousins, für die Emigration bereit. Die Reichs nicht. Es fehlte ihnen an Geld, aber auch an Initiative. Der Vater war inzwischen mit dem Bruder Alexander wieder nach Warschau gezogen und überließ Mutter und jüngsten Sohn sich selbst. Er wäre ihnen ohnehin keine Hilfe gewesen. Marcel ging weiter zur Schule, studierte täglich die Zeitung, um zu erfahren, welche neuen antijüdischen Maßnahmen die Regierung erlassen haben könnte. Es war keineswegs sicher, dass er jetzt, im Jahr 1938, noch würde Abitur machen können. Obwohl er wird das später immer wieder betonen, in Berlin jener Jahre keine Feindseligkeiten zu ertragen hatte, waren die Auswirkungen antijüdischer Regierungspolitik doch jeden Tag spürbar. Aber er machte Abitur, wollte sich in Deutsch über Georg Büchner prüfen lassen, was als Thema nicht zugelassen wurde. Dafür Gerhard Hauptmann, den Marcel 1937 im Schauspielhaus gesehen hatte, wie er zu Ehren des neuen Regimes den Arm zum deutschen Gruß erhoben hatte. Also Hauptmann kein Problem. Doch der Direktor unterbrach die Prüfung mit der Frage, wie das Verhältnis des Nationalsozialismus zu Gerhard Hauptmann sei. Der jüdische Prüfling antwortete geistesgegenwärtig: Das Dritte Reich schätze es besonders, dass Hauptmann ins Zentrum seines Werkes die soziale Frage gestellt habe. Damit war der Direktor zufrieden, und der Jude Marcel Reich machte in Berlin des Jahres 1938 ein gutes Abitur, auch wenn seine Deutschnote, wie man annehmen darf, aus politischen Gründen von sehr gut auf gut herabgestuft wurde. Sein letzter Deutschlehrer, Karl Beck, hatte seinen Musterschüler zu einem Germanistikstudium ermutigt. So ein Ausnahmeleser, da spiele Politik gar keine Rolle. Beck täuschte sich. Die Bewerbung wurde natürlich abgelehnt. Aber Helene Reich wollte es nicht wahrhaben. So drängte sie ihren Sohn, den Rektor der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität, in einem persönlichen Gespräch von sich zu überzeugen. Der Rektor ließ den Juden tatsächlich kommen. Er war sehr höflich, schämte sich womöglich selbst, dem jungen Mann den wahren Absagegrund zu nennen. Auf einen Mangel an Studienplätzen berief er sich im Gespräch. Ein kleiner amtlicher Vermerk auf dem Antragsformular hat den wahren Grund der Ablehnung bewahrt. Jüd. Punkt. Trotzdem bleibt Marcel. Inzwischen ist auch seine Mutter dem Vater nach Warschau gefolgt. Aber Marcel ist nun mal Berliner. Er will sich hier durchschlagen. Mit etwas Glück bekommt er eine Ausbildungsstelle bei einer Exportfirma in Charlottenburg, die einem Juden gehört, der aus irgendwelchen Gründen noch nicht enteignet worden ist. Die Ausbildung ist anstrengend und langweilig zugleich. Aber es ist auch nicht für lange. Im August wird die offizielle Kennzeichnung von Juden eingeführt, mit Vermerken in den Ausweisdokumenten und einem zusätzlichen Namen für jeden: Sarah für Frauen und Mädchen, Israel für Männer und Jungs. Marcel wohnt inzwischen in einem winzigen möblierten Zimmer in der Spichernstraße in Charlottenburg. Wie würde es weitergehen? Welche Demütigung würde als nächstes kommen? 28. Oktober 1938, vor 7 Uhr morgens. Ein Polizist weckt Marcel Reich, lässt sich den Pass vorzeigen und präsentiert daraufhin dem Kontrollierten selbst ein Dokument. Marcel Reich werde aus dem Deutschen Reich ausgewiesen. Er solle sich sofort anziehen und mitkommen. Marcel entgegnet, da stehe doch, er habe 14 Tage Zeit. Der Polizist erklärt das für Spitzfindigkeiten. Er nehme ihn sofort mit. Marcel Reich hat kaum Zeit, eine Aktentasche zu packen. Er nimmt ein Reservetaschentuch mit, 5 Mark und den Roman »Die Frau von 30 Jahren« von Honoré de Balzac. Sonst nichts. Die zwei Männer gehen durch die dunklen Straßen von Berlin bis zum nächsten Polizeirevier. Dort sitzen schon 10 oder 20 Männer, Juden, die alle tadellos Deutsch sprechen, aber alle wie Marcel einen polnischen Pass haben. Ahnen sie alle, was ihnen bevorsteht? Sie warten eine Weile, dann geht es mit der grünen Minna zum Sophie-Charlotte-Platz, zu einer höheren Polizeidienststelle, wo weitere Juden warten. Erst am Nachmittag, als es schon wieder dämmert, werden sie zu einem Nebengleis am Schlesischen Bahnhof gebracht. Alles verläuft ganz ruhig. Kein Schuss, kein lautes Brüllen. Bitte einsteigen. Wohin der Zug fährt, wird nicht gesagt. Jeder bekommt einen Sitzplatz. Es ist kalt. Marcel liest in dem Balzac-Roman, den er schlecht findet. Es geht in Richtung polnischer Grenze. Kurz vor der Grenze müssen die Passagiere aussteigen und sich in Kolonnen aufstellen. Dann werden sie von deutschen Polizisten brutal in bereitstehende polnische Züge gejagt. Die Waggons sind drängend voll. Hinter den Menschen werden die Türen zugeschlagen und plombiert. Es geht eine kurze Strecke durch die Wälder, durch die Nacht. Dann bleibt der Zug stehen. Nach einigen Stunden öffnen sich die plombierten Türen. Sie sind in Polen. Insgesamt 18.000 polnische Juden, auch aus vielen anderen deutschen Städten, wurden an diesem Tag aus Deutschland deportiert. Es war die erste von den Behörden organisierte Massendeportation von Juden. Im kleinen polnischen Grenzort Spaschin, wo in der Nacht vom 28. auf den 29. Oktober 1938 die jüdischen Vertriebenen aus Deutschland ankamen, herrschte heilloses Chaos, Hilflosigkeit, Ratlosigkeit. Auch die polnischen Behörden waren von der massenhaften Blitzabschiebung total überrascht worden. Polen war in diesen Tagen von deutscher Seite politisch stark unter Druck gesetzt worden. Am 24. Oktober hatte das Deutsche Reich in Geheimgesprächen mit Polen die Übergabe von Danzig und einen exterritorialen Korridor nach Ostpreußen verlangt. Die Lage wurde immer bedrohlicher. Die Polen ließen die Juden ins Land. Von Spaschin aus durften sich die Abgeschobenen frei bewegen. Aber für die meisten war die Frage, wohin? Was sollten sie hier? Wovon sollten sie leben? Niemand hatte größeres Gepäck mitnehmen dürfen. Niemand hatte diese nächtliche Reise für möglich gehalten. Marcel Reich hatte Glück. Sein Bruder, der mit den Eltern in Warschau lebte und eine inzwischen gutgehende Zahnarztpraxis betrieb, war bereit, ihm sofort telegrafisch Geld anzuweisen. Er kaufte eine Fahrkarte und fuhr nach Warschau. Dort war er fremd. Er war in seinem eigenen Geburtsland im Exil. Er zog beim Bruder und den Eltern ein. Für den Neuankömmling wurde ein Feldbett aufgestellt und die Zahnarztpraxis des Bruders ernährte die Familie. Es war eine elende Zeit. An ein Studium war auch hier nicht zu denken, dafür war kein Geld da. Er gab manchmal Nachhilfeunterricht in Deutsch, ging abends ins Theater, wann immer er es sich leisten konnte. Sein Land, seine Stadt waren drüben jenseits der Grenze, für ihn verbotenes Terrain. Sein Vater, als wolle die Geschichte auch ihm nochmal einen besonders bösen Streich spielen, gründete noch im August 1939 voller Hoffnung mal wieder eine Firma. Nein, auch aus ihr ist nichts geworden. Dann kam der 1. September. Die Schüsse auf die Westerplatte, auf die polnische Post, auf Frantische Krause. Marcel Reich war begeistert. Die Weltgeschichte erlöst mich, dachte er. Und als am 3. September England und Frankreich Deutschland den Krieg erklärten, war die Freude in Warschau grenzenlos. Es war herrlich, es war ein Traum. Die Niederlage Nazi-Deutschlands würde nicht lange auf sich warten lassen. Der Spuk würde bald vorbei sein. Marcel schrieb eine Postkarte an Schwester und Schwager, die inzwischen nach London emigriert waren. Es werde gewiss nicht leicht und vielleicht schrecklich werden, aber alle in der Stadt seien guten Mutes, denn die Niederlage Deutschlands sei gewiss. Die Postkarte ist nie in London angekommen. Hoffentlich dauert es lange. Günter Grass, 1939 bis 1943. Währenddessen steht Günter Grass an seinem Dachlukenfenster und schaut in den Rauch. Er ist noch nicht 13 Jahre alt. Er hofft, dass dieser Krieg lange währen wird, denn er will unbedingt dabei sein. Warum ist er noch so jung? Günter glaubt sich von feindlichen Mächten umstellt. Er hört als Sondermeldung im Radio die Schreckensnachrichten vom Bromberger Blutsonntag. In Bromberg in Pommern, der seit 1920 zu Polen gehörenden Stadt, sollen nur 2 Tage nach dem deutschen Überfall auf Polen zahlreiche Deutsche aus Rache von Polen ermordet worden sein. Von nun an gelten alle Polen nachrichtlich als hinterhältige, verschlagene Meuchelmörder. Günther sieht im Kino regelmäßig die Deutsche Wochenschau. Das ist sein Bild von der Welt. Er streift am Strand umher, sammelt Granatsplitter, begehrte Tauschware unter Kindern. Er tauscht sie gegen Dinge, die ihm doch noch wichtiger sind als Kriegsreliquien, Briefmarken, Zigarettenbilder und zerlesene Bücher. Sven Hedins Reise durch die Wüste Gobi und andere Abenteuerbücher. Noch baut er Kleckerburgen. Getauft, geimpft, gefirmt, geschult. Gespielt habe ich mit Bombensplittern. Und aufgewachsen bin ich zwischen dem Heiligen Geist und Hitlers Bild. Im Ohr verblieben Schiffssirenen, gekappte Sätze, Schreie gegen Wind, paar heile Glocken, Mündungsfeuer. Und etwas Ostsee, blub, piff, psch. Und wenn er nicht liest, nicht Splitter und Bernstein sammelt, nicht Burgen baut, dann ist er bei Onkel Walter, dem Bruder des Vaters, im Kino. Er ist Filmvorführer im Tobis-Palast und lässt den kleinen Günther in sein Guckloch mit hinein. Und das auch noch umsonst. Vor allem darf er schon Filme für die Großen sehen, die erst ab 14 freigegeben sind. Und so sieht Günther, Schock der Schönheit, eine nackte Frau in einem hölzernen Badezuber, in einem Film, der »Das Bad auf der Tenne« heißt. Marcel Reich hatte, als er etwa so alt war wie Günter Grass jetzt, in Berlin ähnliche Erlebnisse gesammelt. Er hatte zwar keinen Onkel, der Filmvorführer war, aber die Berliner Kinobetreiber saßen meist selbst an der Kasse und hatten kein Interesse daran, weniger Karten zu verkaufen, nur weil sie allzu streng auf die Altersbeschränkungen achteten. So sah Marcel Reich als 14-Jähriger den ab 18 Jahre freigegebenen Film »Maskerade« mit Paula Wessely. Auch dieses Erlebnis muss herrlich gewesen sein. Jedenfalls suchte sich Marcel, der sich für Filme sonst eher mäßig interessierte, seine Filme danach aus, ob sie erst ab 18 zugelassen waren. Das schien ihm der zuverlässigste Maßstab zu sein, um sein spezielles Interesse zu befriedigen. Es war ja alles andere als leicht, sich sexuell zu informieren in dieser Zeit. Marcel Reich-Ranicki berichtete, dass er seine Wissensgrundlagen durch den Beipackzettel einer leeren Kondomschachtel, den er gründlich studierte, geschaffen habe. Außerdem durch »Narziss und Goldmund« von Hermann Hesse, »Das Gänsemännchen« von Jakob Wassermann und durch das deutsche Konversationslexikon, in dem er sich von Vagina über Klitoris zu Koitus und Orgasmus sorgsam voranlas. In einem Roman von Emile Zola las er, wie ein Mädchen ihre erste Menstruation erlebt, und in Gustave Flauberts »Madame Bovary« fand er einen Halbsatz, der sich ihm für immer einprägte. Und in Gedanken entkleidete er sie. Günther in Danzig fand auch wichtige Informationen in der Literatur. Am meisten faszinierte ihn in diesen Jahren ein Roman der Schriftstellerin Vicky Baum mit dem Titel »Stud Chem Helene Willfür«, den er wohl im Bücherschrank seiner Mutter gefunden hatte, eine Art Skandalbuch, das 1928 erschienen war. Den jungen Leser interessierte vor allem die darin beschriebene Abtreibung. Selbst vergessen habe er darin gelesen, berichtet Günter Grass später. Ansonsten erfuhr er vor allem akustisch, wie diese geheimnisvollen Liebesdinge funktionierten. Die Wohnung im Labesweg war eng, klein und hellhörig. Und auch wenn ihm nicht mehr zugemutet wurde, im Elternschlafzimmer zu übernachten, er blieb Zeuge eines Ehelebens, das sich regelmäßig von Sonnabend auf den Sonntag vollzog. Ich hörte oder meinte zu hören, was ich, wenn auch gedämpft, nur von Kindheit an im Ohr und somit als monströses Ritual im Kopf hatte. Ankündigendes Geflüster, Schmatzlaute, das knarrende Bettgestell, die seufzende Rosshaarmatratze, Ächzen, Gestöhnen, alle Geräusche, die dem Geschlechtsverkehr eigen und im Dunkeln erlebt, besonders einprägsam sind. Krieg und Sex und Langeweile. Leiden unter der Schule, den Lehrern, Leiden unter der miefigen Enge im Labesweg. Falle der Herkunft, verhasste, peinliche, armselige Winzigkeit. Die guten Nachrichten, die Hoffnungen lieferte der Krieg. Sommer 1940 an der Ostsee. Nivea-Creme und Berichte der Helden aus dem Norden. Gerade erst war Frankreich hinweggefegt worden. Jetzt kamen aus dem norwegischen Narvik die Siegesberichte der Saison. Wir lagen im Sand, sonnten uns im Familienbad, wären aber sehnlichst gerne in dem umkämpften Fjord hoch oben im Norden dabei gewesen. Siegen musste herrlich sein. Und so leicht, federleicht. Komisch war nur einer der Jungs, mit verkrüppelter linker Hand, für alle Zeiten marineuntauglich und somit von seinen Freunden tief bedauert. Er hieß Wolfgang Heinrich, sagte, ihr spinnt ja alle, und berichtete von schweren Verlusten dort oben im Norden. Ihr habt ja keinen Schimmer von dem, was wirklich da oben im Norden los war. Stimmt, hatten sie nicht, aber sie glaubten. Und woher sollte dieser Wolfgang wohl diese anderen Informationen haben? Egal, sie ließen sich ihre Siege nicht verderben und fragten nicht nach. Fragten nicht nach, warum der Vater dieses Wolfgang im Herbst verhaftet wurde, die Mutter daraufhin Selbstmord verübte und Wolfgang verschwand. 50 Jahre später hat Günter Grass diesen Wolfgang Heinrich auf Hiddensee wiedergetroffen. Er erzählte ihm von der Verhaftung seines Vaters, der Mitglied der USPD war und heimlich Feindsender hörte durch die Gestapo. Vom Selbstmord seiner Mutter aus Verzweiflung. Seiner eigenen Verschickung zur Großmutter aufs Land. Von der Freilassung seines Vaters aus dem KZ Stutthof und seiner Versetzung in ein Strafbataillon nach Russland, wo er im Frontbereich Minen zu räumen hatte und wie durch ein Wunder überlebte. Günter Grass und seine Freunde hatten nicht nachgefragt, nicht gezweifelt, nicht nachgeforscht. Gefangen im geschlossenen Weltbild des Krieges, weil ich mich begnügt hatte, nichts oder nur Falsches zu wissen, weil ich mich kindlich dumm gestellt, sein Verschwinden stumm hingenommen und so abermals das Wort »warum« vermieden hatte, so dass mir mein Schweigen nun beim Häuten der Zwiebel in den Ohren dröhnt. So schrieb Grass nach dem späten Wiedersehen mit dem Jungen von damals, der seinen Freunden die Wahrheit über die Siege von Narvik gesagt hatte. Von Stutthof hatte Günter Grass in diesen Jahren gehört. Als Drohung? Als Ort gerechter Bestrafung? Es war das KZ nur 37 Kilometer östlich von Danzig, das als Lager schon seit dem 2. September 1939 bestand. Ab dem 1. Oktober 1941 galt es als Sonderlager der Danziger Gestapo, ab dem 29. Januar 1942 offiziell als ein Konzentrationslager Stufe 1. Ja, davon war zu hören. Ein Lateinlehrer zum Beispiel, der nebenbei katholischer Priester war, verschwand für Monate. Und die Schüler wussten, der ist in Stutthof. Er hieß Stachnik und ließ sich von seinen Schülern Monsignoren nennen. Nach Monaten kam er zurück. Niemand hat ihn gefragt, wo er war und warum. Auch der Schüler Günther nicht, der sonst alles fragte und als vorlaut und respektlos galt. Viele Jahre später, als er schon weltberühmt ist, wird er den alten Lateinlehrer im Butt auftreten lassen. Das schlechte Gewissen, tief in ihm verankert. Später, wahrscheinlich im Herbst 1943, als er sich endlich 16 Jahre alt als Luftwaffenhelfer freiwillig gemeldet hatte und von den Ausbildern gedrillt wurde, traf er auf einen Kameraden, der keine Waffe tragen wollte. Gab ihm der Ausbilder eine in die Hand, ließ er sie fallen. Egal, welche Strafe man sich für ihn ausdachte, es war ihm egal, er fasste keine Waffe an. »Wir tun sowas nicht«, sagte er beharrlich. Als »Wir tun sowas nicht« hat ihn Grass in »Beim Häuten der Zwiebel« seinem späten Erinnerungsbuch beschrieben. Seine Kameraden wurden mit ihm bestraft, es half nichts. Seine Kameraden hätten sich zugeflüstert, der sei schon lange reif fürs KZ. Eines Tages wurde sein Spind ausgeräumt und er war weg, abkommandiert hieß es. Sie wussten alle, wohin. Da sei er gut aufgehoben, meinten sie, und dort werde man ihn schon kleinkriegen. Beinahe 70 Jahre später porträtiert Günter Grass das 16-jährige Selbst so: »Sehe ich mich, wenn nicht froh, dann erleichtert, seitdem der Junge verschwunden war. Der Anflug von Zweifel an allem, was ich als Glaube felsenfest gab, flaute ab. Und die Windstille in meinem Kopf wird wohl keinen Gedanken erlaubt haben, flügge zu werden.« Nur Stumpfsinn machte sich in mir breit. Zufrieden bin ich mit mir und satt. Ein Selbstbild aus diesen Tagen gäbe mich gut ernährt wieder. Die einzige Opposition, die sich Günter Grass in diesen Jahren des Krieges erlaubt und die ihm eine Idee einer anderen Welt vermittelt, die ihn weit über die Kriegszeit hinaustragen wird, ist die Kunst. Das Betrachten von Kunstwerken und das Selbermalen. Seine rauchende Mutter hat ihm Zigarettenpäckchen für Zigarettenpäckchen und Bildchen für Bildchen die Grundlage dafür geschaffen. Aber dann hat er auf der Schule das ungeheure Glück, auf eine andere mutige Frau zu treffen, Lilli Krönert, seine Kunstlehrerin an der Petri-Oberschule 1942-43. 25 Jahre alt, ausgebildete Bildhauerin, ihr Mann an der Front, sie nach Danzig zwangsverpflichtet. Die anderen Jungs in der Klasse sind an Zeichnen, Kunst, Bildhauerei nicht interessiert. Sie interessiert Stalingrad, Waffengattungen, Frontverläufe und der Zeitpunkt ihrer Einberufung. Nur Günter Grass ist interessiert, saugt ihr Wissen förmlich ein, hat selbst ganz offensichtlich Zeichentalent. Lilli Krönert lädt ihn ein zu sich an die Ostsee nach Zoppot. Auf dem Tisch Ausstellungskataloge aus den 20er Jahren. Verbotene Kunst, verbotene Bilder. Werke von Kirchner, Beckmann, Barlach, Picasso, Nolde, Heckel. Sie sprechen über die Bilder, die Maler. Die Lehrerin riskiert einiges. Woher weiß sie, dass der Junge das niemandem verraten wird? Sie vertraut ihm. Seine Liebe zur Kunst, zu dieser Kunst, genügt ihr. Und Günter Grass weiß seit diesem Nachmittag in Zoppot, was er werden will. Künstler, Bildhauer, Grafiker, Maler. Und berühmt, wie er es seiner Mutter versprochen hat. Er wird von diesem Traum nicht mehr ablassen. Aber Zweifel lösen diese Bilder, die die deutsche Regierung verboten hat, diese Künstler, die um ihr Leben fürchten mussten, die das Land verlassen mussten, das der 16-Jährige mit seinem Leben verteidigen will, nicht in ihm aus. Zweifel an Hitler, Zweifel an Deutschland, Zweifel an der Richtigkeit seines Weltbilds aus der Wochenschau kommen ihm nicht. Bevor er mit dieser Künstlersache beginnen kann, hat er noch anderes vor. Raus aus der Schule, zu den Panzern, in den Krieg, gebraucht werden, nützlich sein und erwachsen. Vor allem raus aus der muffigen Zwei-Zimmer-Elternhölle, raus aus dem friedlichen, giebligen, für immer unzerstörbaren Danzig, hinein in den deutschen Krieg. Der Übersetzer. Marcel Reich, 1939 bis 1943. Die Euphorie in Warschau nach Beginn des Krieges währte nicht lange. Als am 7. September ein Oberst des polnischen Generalstabs im Rundfunk mitteilte, dass die deutschen Panzer sich der polnischen Hauptstadt näherten und allen waffenfähigen Männern geraten werde, die Stadt Richtung Osten zu verlassen, brach blanke Panik aus. Zwar hieß es kurz darauf, natürlich müsse die Stadt verteidigt werden, aber es war zu spät. Chaotische Zustände auf den Straßen, Angst und Schrecken. Aber wie sollte man hier jetzt noch rauskommen? Marcel und seinem Bruder bot sich völlig unverhofft die Gelegenheit, zusammen mit Verwandten in einem gemieteten Lastwagen nach Osten zu fahren. Und sie fuhren. Es war ja klar, dass die Deutschen niemals ganz Polen besetzen würden. Und jenseits der östlichen Grenze war Hitlers Erzfeind, Stalins Sowjetunion. Im Osten also würde es sicher sein. Die Eltern ließen sie zurück. Alten Menschen wird man nichts tun, waren sich die Brüder sicher. Weiter, immer weiter nach Osten fuhren sie. Wo immer sie hinkamen, die deutschen Flieger waren schon da gewesen. Sie sahen zerstörte Dörfer, Leichen, brennende Häuser. Sie passierten die menschenleere Stadt Schädelze. Schließlich endete ihre Fahrt in einem öden Landstrich im heutigen Weißrussland, den Pripyat-Sümpfen. Hier schienen sie zwar sicher, aber mit hellem Entsetzen musste Marcel Reich feststellen, dass es im damaligen Polen Orte gab, in denen die Menschen ohne Bücher lebten. Auf der Suche nach irgendeinem Buch fragte er die Bewohner nach einer Bibel. Nein, hätten sie nicht auch kein Gebetbuch nie gehabt. Wozu auch? Sie könnten ja mal beim Pfarrer nachfragen, meinten die Dorfbewohner. Marcel hatte Glück, dass ein 18-jähriges Mädchen mit zu ihrem kleinen Flüchtlingstrupp gehörte, mit dem er über Theodor Storm reden und das er küssen konnte. Bis er, wie er sich später erinnert, beim Blick in den Himmel wieder Flugzeuge sah. Sie flogen hoch über ihnen. Aber merkwürdig war es doch. Sie sahen noch anders aus als die Deutschen. Waren es russische Flugzeuge? Was wollten die hier? Was war los? Kämpfte die Sowjetunion schon an polnischer Seite? Wurde Deutschland schon vernichtend zurückgeschlagen? Es war nichts zu erfahren in den Sümpfen. Das Warschauer LKW-Trüppchen fuhr langsam zurück, von Dorf zu Dorf in Richtung Westen. Niemand wusste etwas. Bis sie auf einige polnische Soldaten trafen, die berichteten von der Kapitulation. Nein, nicht Deutschlands, sondern Polens. Hitler und Stalin seien ein Herz und eine Seele. Sie hätten Polen unter sich aufgeteilt. Sie fahren zurück in die Stadt, die sie nur wenige Tage zuvor verlassen hatten. Warschau ist ein Trümmerfeld. Die Brüder eilen voran durch die zerstörten Häuser, die rauchenden Trümmer, weiter bis zu ihrer Straße, dem Haus, das sie in Panik verlassen hatten. Es steht noch, nur teilweise zerstört. Die Wohnung unter der ihren liegt in Schutt und Asche. Sie klopfen, keiner antwortet. Schließlich ein Schlurfen, ängstliches Öffnen der Tür. Vor uns standen zwei, wie uns schien, sehr alte Menschen, die uns in der Dunkelheit nicht erkannten und denen offenbar der Schreck die Sprache verschlagen hatte, meine Mutter und mein Vater. Stumme Eltern, zwei Söhne, eine zerstörte Stadt. Es ist schlimm und wird von nun an Tag für Tag schlimmer werden. Die deutschen Soldaten wüten in der Stadt. Juden sind für sie freiwillig, dass sie beliebig schlagen, demütigen, berauben dürfen. Am 1. Dezember wird eine Kennzeichnungspflicht eingeführt. Jeder Jude über 10 Jahre muss von nun an eine weiße Binde mit blauem Davidstern tragen. Die Gekennzeichneten sind vogelfrei. Aber selbst in ihren Wohnungen sind sie nicht sicher. Schon im Oktober werden die Reichs zum ersten Mal von deutschen Soldaten in ihrer Wohnung heimgesucht. Mit gezogenen Waffen verlangen sie vom Zahnarzt Gold und von der Mutter Schmuck. Die Reichs übergeben, was sie haben. Nach 3 Minuten sind die Soldaten wieder weg. Helene Reich ist empört, ist sicher, dass es sich um ein Missverständnis gehandelt hat, das die verlässlichen deutschen Behörden aufklären werden. Und so macht sie sich auf zur deutschen Kommandantur, um sich zu beschweren und ihren Schmuck und ihren Ehering zurückzufordern. Ihr Sohn Marcel begleitet sie. Sie kommen nicht weit. Ein leutseliger Wachposten empfiehlt ihnen dringend, das Weite zu suchen. Für den 19-jährigen Marcel ergab sich aus den neuen Machtverhältnissen aber auch eine Chance für eine sinnvolle, zumindest irgendwie fordernde Beschäftigung. Die deutschen Machthaber hatten eine Judenzählung befohlen. Die jüdische Kultusgemeinde, die bald in jüdischer Ältestenrat und schließlich in Judenrat umbenannt wurde, war damit beauftragt und stellte Marcel Reich als Übersetzer ein, zunächst für 2 Wochen. Doch Marcel blieb und wurde aufgrund seiner glänzenden Deutschkenntnisse bald schon Leiter des Übersetzungs- und Korrespondentenbüros des Judenrates. »Ich wurde zum ersten Mal in meinem Leben gebraucht«, erinnert er sich. Aber der Schrecken für die Familie wächst von Tag zu Tag. Im November wieder deutsche Soldaten an der Tür. Sie brauchen Arbeitskräfte, nehmen Marcel und seinen Bruder mit. Draußen warten schon 30 oder 40 weitere Juden. Sie marschieren durch die Stadt, sollen singen. Sie singen polnische, dann jiddische Lieder. Schließlich befehlen die Soldaten ihnen zu brüllen, »Wir sind jüdische Schweine, wir sind dreckige Juden, wir sind Untermenschen.« Sie müssen dann in einem als Kaserne genutzten Studentenwohnheim ein riesiges Schwimmbad reinigen. Wer nicht schnell genug arbeite, werde mit einem Fußtritt ins Becken befördert. Die Willkür und Demütigungen sowie die unverhofft und selten gewährte Möglichkeit deutscher Freundlichkeit waren von nun an fester Bestandteil des Alltags der Juden von Warschau. Im folgenden Jahr begannen die Behörden mit der Umsiedlung der Juden in ein gekennzeichnetes Wohngebiet. Zum Schutz der Juden vor Ausschreitungen und Übergriffen, hieß es zunächst. Dann zum Schutz der Deutschen vor Seuchen und Krankheiten. Eine 3 Meter hohe Mauer wurde um das Wohngebiet errichtet und am 16. November 1940 wurden alle Eingänge des Bezirks geschlossen und von Soldaten der SS überwacht. Das Warschauer Ghetto, ein Stadtviertel als Gefängnis. Auch die Reichs hatten umziehen müssen. Das Leben war grauenvoll, aber im Vergleich zu anderen ging es ihnen nicht schlecht. Zahnärzte wurden gebraucht und auch Marcel hatte einen Beruf, der ihm ein Gehalt sicherte. Als Chef des Übersetzerbüros war er außerdem über alle neuen Verordnungen und Ereignisse früh unterrichtet. Auch über die Schrecken des Alltags im Ghetto. Denn auch Zeugnisse und Berichte von Übergriffen, von besonders brutalen und willkürlichen Maßnahmen der SS landeten oft bei dem Übersetzer Marcel Reich. Dass jederzeit noch Ungeheuerlicheres geschehen konnte, wusste er so gut wie wenige andere jüdische Bewohner des Ghettos. Seine Gier nach Neuigkeiten, die ihn in seinem späteren Leben jedes Gespräch mit der beharrlich geäußerten Frage »Was gibt es Neues?« beginnen ließ, die habe in diesen Ghetto-Tagen ihren Ursprung gehabt, schreibt er. Damals sei es eine Überlebensfrage gewesen. Im Leben des jungen Marcel Reich hatte sich in diesem Jahr 1940 noch eine Neuigkeit ereignet. Eine gute Neuigkeit an einem weiteren schrecklichen Tag. Eine Frau und ihre Tochter waren am 21. Januar kurz aus dem Haus gegangen, um ein paar Besorgungen zu machen. Der Mann und Vater war für die Zeit allein zu Hause geblieben. Er hatte in letzter Zeit kaum noch davon gesprochen, sich umzubringen. Wahrscheinlich hatte er sich an die neue Situation gewöhnt. Er war Mitinhaber einer florierenden Textilfabrik in Łódź gewesen, bis der Krieg begann. Da wurde die Fabrik plötzlich von einem Treuhänder verwaltet, der ihm den Zugang zu seiner eigenen Fabrik untersagte. Am Tag darauf wurde er von einem deutschen Soldaten in blendender Laune geohrfeigt. Warum? Einfach so. Er ging nach Hause und sagte, ihm bleibe nichts anderes, als sich umzubringen. Aber er tat es nicht. Die Familie floh nach Warschau. Die Tochter, die gerade Abitur gemacht hatte, sollte eigentlich in Paris Kunstgeschichte studieren. Da wurde jetzt nichts draus. Als Mutter und Tochter von ihrem Einkauf zurück nach Hause kommen, finden sie Pavel Langnas, den Vater und Ehemann. Er hat sich an seinem Hosengürtel erhängt. Helene Reich sieht aufgeregte Nachbarn auf dem Hof, sie ruft Marcel zu sich, was da wohl los sei, da klingelt es auch schon an der Tür. Der Arzt solle kommen, Herr Langnas habe sich aufgehängt. In der Not hatten die Menschen ihre Hoffnung auf den Zahnarzt Alexander Reich gerichtet, doch der war gar nicht da. Nein, ein Arzt war nicht in der Wohnung, aber sein kleiner Bruder. Dessen Mutter überlegt nicht lange. »Geh sofort dahin, der Langnas hat doch eine Tochter, ihrer muss man sich jetzt annehmen.« Und sie fügt hinzu, »kümmere dich um das Mädchen.« Marcel kümmert sich. Theophila heißt sie, alle nennen sie nur Tosia. Eigentlich hat sie ein lustiges Kasperlgesicht mit Zahnlücke und neugierigen dunklen Augen. Jetzt steht sie hier in der Wohnung, in der sie eben versucht hat, ihren Vater vom Gürtel loszuschneiden, aber es ist ihr nicht gelungen. Sie hat Tränen in den Augen, Marcel neben ihr hilflos überfordert, den Auftrag der Mutter im Kopf, streichelt ihr den Kopf, küsst ihre Tränen. Am nächsten Tag wird Pavel Langnas beerdigt. Es ist noch die Zeit, in der Juden beerdigt werden. Marcel Reich begleitet Tosia. Am offenen Grab stehen sie nebeneinander. Wir empfanden es schon als selbstverständlich, dass wir an diesem düsteren, diesem regnerischen Tag im Januar 1940 zusammen waren. Und wir blieben zusammen. Tosia hat ihm dann im Sommer des nächsten Jahres zu seinem 21. Geburtstag ein Geschenk gemacht. »Nie habe ich eins bekommen, auf das mehr Mühe verwendet wurde und mehr Liebe.« Es war die lyrische Hausapotheke von Erich Kästner. Tosia hatte die Gedichte abgeschrieben und Aquarelle dazu gemalt und gebunden. Gedichte von Erich Kästner, dessen Emil und die Detektive der kleine Marcel in Berlin so geliebt hatte. Auflage, ein Stück, nur für ihn. Sie lasen gemeinsam. Die wehmütige, sachliche Romanze. Als sie einander 8 Jahre kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Oder apropos Einsamkeit. Man kann mitunter scheußlich einsam sein. Da hilft es nichts, den Kragen hochzuschlagen und vor Geschäften zu sich selbst zu sagen, der Hut da drin ist hübsch, nur etwas klein. Da spürt man, wie es wäre, klein zu sein. So klein, wie nagelneue Kinder sind. Dann schließt man beide Augen und wird blind und liegt allein. Das Land, wo die Kanonen blühen, dort reift die Freiheit nicht, dort bleibt sie grün. Was man auch baut, es werden stets Kasernen. Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht? Du wirst es kennenlernen. Das Wiegenlied, vergiss den Mond, schlaf ein, mein Kind, und lass die Sterne scheinen. Vergiss auch mich, vergiss den Wind. Nun, gute Nacht, schlaf ein, mein Kind, und bitte lass das Weinen. So lasen sie und lasen. Sie versuchte, ihn für polnische Lyrik zu begeistern, er sie für die deutsche Literatur. Einmal lasen sie Stefan Zweigs »Sternstunden der Menschheit«, darin auch den melodramatisch-lyrischen Bericht »Heroischer Augenblick«, der vom Todesurteil gegen und der Begnadigung von Fjodor Dostojewski erzählt. Wie im Traum fühlt er alles mit sich geschehen und weiß nur, dass er jetzt sterben muss. Einer tritt vor und wirft ihm stumm ein weißes, wallendes Sterbehemd um. Doch ihre große gemeinsame Leidenschaft war die Musik. Unsere Gier nach Musik, hat es Marcel Reich-Ranicki später genannt. Beethoven, Mozart. Es gab viele fantastische Konzerte im Ghetto unter der Leitung Simon Pullmanns. 1890 in Warschau geboren, hatte er am Konservatorium in St. Petersburg Violine studiert, vor dem Krieg vorrangig in Wien gespielt, im Sommer 1939 seine Familie in Warschau besucht und war nicht rechtzeitig herausgekommen. Es lässt sich kaum vorstellen, mit welcher Hingabe damals geprobt, mit welcher Begeisterung musiziert wurde. Besonders oft und besonders gut spielten sie Beethovens Streichquartett Opus 59, Nummer 3 C-Dur. Als man Marcel Reich-Ranicki viele, viele Jahre später in einer anderen Welt, in einem anderen Zeitalter fragte, was er sich für eine Musik für seine Fernsehsendung »Das literarische Quartett« wünsche, nannte er die ersten Takte des Allegro Molto aus diesem Stück und schrieb später dazu, »Wann immer ich beim literarischen Quartett diese Takte von Beethoven höre, denke ich an die Musiker, die sie im Ghetto gespielt haben. Sie wurden alle vergast.« Damals im Warschauer Ghetto hat der gierige Musikhörer auch seine ersten Kritiken geschrieben. Regelmäßige Konzertkritiken für die zweimal wöchentlich in polnischer Sprache erscheinende Gazeta Szydowska. Als man ihn fragte, ob er dort als Kritiker anfangen wolle, zögerte er, denn ich hatte ja nie im Leben Kritiken publiziert. Ich hatte Angst. Aber er schrieb, und er war begeistert und Ghetto hin oder her auch streng. Sein Pseudonym Viktor Hart. Dass sich aber erfahrene und zu einem guten Teil längst anerkannte Künstler öffentlich beurteilte, schrieb er später, wenn auch mit Gewissensbissen, das war schon ein starkes Stück. Genauer, eine Frechheit. Ich wusste es. Ich tat es dennoch. Wenn ich heute meinen damaligen Artikel lese, schäme ich mich. Irgendwann im Frühjahr 1942 wurden die öffentlichen Konzerte verboten. Marcel Reich organisierte daraufhin im Hauptgebäude des Judenrates Privatkonzerte. Außerdem trafen sich jüngere Leute regelmäßig zu Schallplattenkonzerten am Grammophon. Mir will es scheinen, dass in unserem Leben Musik niemals eine derartige Rolle gespielt hat wie in jener düsteren Zeit. In diesen Wochen hörte man im Ghetto auch zum ersten Mal Gerüchte, dass die Deutschen irgendwo in Polen Autoabgase in kleine Räume leiteten, um damit Juden zu ermorden. Ja, es war ein vollkommen unglaubliches, absurdes Gerücht. Aber mit jedem weiteren Tag, den das Ghetto währte, wurden unglaubhafte Geschichten glaubhafter. In der Nacht vom 17. auf den 18. April waren 53 Juden aufgrund einer Liste aus ihren Wohnungen geholt und sofort in unmittelbarer Nähe erschossen worden. Sie galten als potenzielle Anführer eines Aufstands. Das Ghetto erstarrte vor Schrecken. Dann kam der Sommer, der 22. Juli. Das Wetter ist herrlich. Unter den Bewohnern des Ghettos hat die Angst in den letzten 2 Tagen noch zugenommen. Auffallend viele Juden waren auf offener Straße erschossen. Mitglieder des Judenrates, der als eine Art Regierung, als Interessenvertretung der Juden und Ansprechpartner für die Machthaber fungierte, waren als Geiseln genommen worden. Es schien etwas bevorzustehen, etwas noch Schrecklicheres als der schreckliche Alltag. Vor dem Hauptgebäude des Judenrates fahren einige Fahrzeuge vor und 2 Lastwagen, aus denen Soldaten steigen. Das Haus wird umstellt. Etwa 15 SS-Männer entsteigen den Wagen. Sie betreten das Gebäude, das Zimmer des Obmannes des Judenrates, Adam Tschernjakow. Im ganzen Gebäude wird es schlagartig still. Tschernjakow ruft den Leiter seines Übersetzungsbüros zu sich. Marcel Reich denkt, jetzt werde auch er als Geisel verhaftet. Aber er nimmt zur Sicherheit Block und 2 Bleistifte mit, wie er es immer tut, wenn er zum Chef zum Diktat gerufen wurde. Auf den Korridoren stark bewaffnete Posten. Das Büro Tschernjakows steht offen. Er selbst steht hinter seinem Schreibtisch, umgeben von einigen Offizieren der SS. Als er seinen Übersetzer sieht, wendet er sich an einen wohlbeleibten, glatzköpfigen SS-Mann, der neben ihm steht. »Das ist mein bester Korrespondent, mein bester Übersetzer.« Es ist Hermann Höfle, dem der junge Marcel Reich da so lobend vorgestellt wird, Leiter der Hauptabteilung Reinhardt beim SS- und Polizeiführer. Im Allgemeinen gab man der Abteilung einen einprägsameren Namen: Ausrottungskommando. »Ob er denn stenografieren könne?«, fragt Höfle den Übersetzer. »Nein, könne er nicht«, gibt Reich zurück. »Aber ob er schnell genug Schreibmaschine schreiben könne, um die nun folgende Sitzung zu protokollieren?« »Ja.« Sie sitzen sich dann gegenüber an einem langen Tisch. Auf der einen Seite die SS, auf der anderen Seite die Juden. Höfle diktiert. Und Marcel Reich schreibt mit. Er hat sich später, als er schon längst Marcel Reich Ranitzky hieß, sehr genau an diesen sonnigen Nachmittag erinnert, an das offene Fenster zur Sonne hinaus. Die SS-Männer, die draußen warteten, sich die Zeit vertrieben und offenbar ein Grammophon im Wagen dabei hatten, mit dem sie Walzer von Johann Strauss hörten. Das Diktat, das nun beginnt, ist sein eigenes Todesurteil. Es ist das Todesurteil für seine Eltern, für seinen Bruder, für Tosias Mutter, für Tosia. Es ist das Todesurteil der SS für die Juden von Warschau. Von Marcel Reich eilig getippt. Wobei, das stimmt nicht ganz, denn er schreibt auch, dass einige Personengruppen von der Verurteilung ausgenommen sein sollen, und zwar alle arbeitsfähigen Juden. Alle Juden, die bei deutschen Behörden beschäftigt sind oder die zum Personal des Judenrates gehören. Und auch deren Ehefrauen und Kinder. Ja, sie sind von der Verurteilung ausgeschlossen. Doch dass das Todesurteil zu einem späteren Zeitpunkt auch für sie gelten würde, daran kann für niemanden ein Zweifel bestehen. Ausgeschlossen vom Kreis der Verurteilten sind sie bestenfalls vorerst. Aber auch vom Tod ist in dem Protokoll eigentlich gar nicht die Rede. Nur für den Fall der Widersetzung gegen die Maßnahmen wird mit stoischer Wiederholungskraft der Refrain »Wird erschossen« angefügt. Und für den Fall, dass der Judenrat nicht für eine tadellose Durchführung des Befehls sorge, zeigt Höfle durch das offene Fenster zu einem Kinderspielplatz vor dem Haus. Andernfalls werdet ihr alle aufgeknöpft, dort drüben. Die Sitzung hat er mit den Worten eröffnet: Am heutigen Tag beginnt die Umsiedlung der Juden aus Warschau. Es ist euch bekannt, dass es hier zu viele Juden gibt. und auch im weiteren Verlauf des Protokolls ist nur von Umsiedlung die Rede und vom Osten. Und davon, dass die Umsiedler nur 15 Kilo Gepäck mitnehmen dürfen, dabei aber bitte sämtliche Wertsachen, Geld, Schmuck, Gold und so weiter. Die Umsiedlung müsse unverzüglich beginnen. Noch am selben Tag, dem 22. Juli 1942, habe der Judenrat dafür zu sorgen, dass sich 6000 Juden an einem Platz in der Nähe einer Bahnlinie einfinden, dem sogenannten Umschlagplatz. Von dort gehe es dann in diesen Osten. 6000 Juden. Jeden Tag. Irgendwann ist das Diktat vorbei. Die SS verlässt das Haus und die Juden bleiben zurück. Die Stille verwandelt sich in Lärm und Tumult, Panik, Entsetzen, Schreie. Und Marcel Reich am Tisch hat den Auftrag zu erfüllen, den Befehl in Auszügen ins Polnische zu übersetzen, damit er noch am selben Tag im ganzen Ghetto plakatiert werden kann. Er diktiert nun seinerseits den polnischen Text einer selbstbewussten, schönen Frau, die auch im Judenrat arbeitet. Sie lebt allein mit ihren zwei Söhnen. Sie heißt Gustawa Jarecka, ist eine polnische Schriftstellerin, hat schon vor dem Krieg sozialkritische Romane mit einigem Erfolg veröffentlicht. Und sie ist viel erwachsener, selbstbewusster als Tosia. Marcel schreibt später über sie: Unbewusst fand ich bei ihr jenen Beistand, den meine Mutter mir nicht mehr bieten konnte und Tosia noch nicht. Einmal habe er ihr seine Hand auf ihre Schulter gelegt, woraufhin Gustawa mit sanfter Entschiedenheit gesagt habe, lass das. Und rasch hinzufügte, lassen wir das. Er habe schließlich Tosia und dabei solle es bleiben. Jetzt beim Diktieren gibt es eine Stelle, an der sie den Übersetzer kurz unterbricht und ohne von der Maschine aufzusehen sagt, du solltest Tosia noch heute heiraten. Es ist die Passage, in der verkündet wird, dass auch die Ehefrauen der Angestellten des Judenrates vorerst von der Umsiedlung ausgenommen sind. Sofort nach dem Diktat schickt Marcel Reich einen Boten zu Tosia und bittet sie, sofort zu kommen und ihr Geburtszeugnis mitzubringen. Er selbst geht hinunter ins Erdgeschoss, wo, wie er weiß, ein Theologe arbeitet, der berechtigt ist, die Pflichten eines Rabbiners zu übernehmen. Der ist sogleich bereit. Tosia kommt, durch die Panik auf den Straßen ziemlich aufgeregt, und Marcel informiert sie über seinen Plan. Sie ist nur mäßig überrascht. Und in Windeseile und aller Sachlichkeit wird die Blitzheirat vollzogen. Ob er seine Braut geküsst hat, daran kann Marcel Reich sich in den Jahren danach nicht mehr erinnern. Aber welches Gefühl sie beide beherrscht hat bei ihrer Hochzeit, das hat er nie vergessen. Angst. Adam Czerniakow, der nach dem Willen der SS der Henker der Juden von Warschau werden sollte, hat sich am nächsten Tag das Leben genommen. In seinem Abschiedsbrief schreibt er, »Ich habe beschlossen, abzutreten. Betrachte dies nicht als einen Akt der Feigheit oder eine Flucht. Ich bin machtlos. Mir bricht das Herz vor Trauer und Mitleid. Länger kann ich das nicht ertragen.« Hermann Höfle hat die Deportation der Juden aus Warschau in die Gaskammern von Treblinka vom 22. Juli bis September 1942 organisiert und überwacht. Er war 1911 in Salzburg geboren worden und hatte vor dem Krieg im Salzburger Wasserwerk und als Taxifahrer gearbeitet. Nach dem Ende des Krieges wurde er in Kärnten von Engländern gefangen genommen und nach 2 Jahren Internierungslager im August 1947 der österreichischen Justiz übergeben. Schon am 30. Oktober 1947 wurde er entlassen und arbeitete wieder als Automechaniker in Salzburg. 1948 beantragte Polen seine Auslieferung. Er floh nach Italien, wo er unter falschem Namen bis 1951 lebte. Dann kehrte er nach Österreich zurück und zog kurz danach nach Deutschland, wo er kurzzeitig als Informant des Abwehrdienstes der US-Armee, CIC, eingesetzt wurde. 10 Jahre später, 1961, wurde er erneut in Salzburg festgenommen. Am 2. Januar 1962 bat das Amtsgericht Hamburg, Marcel Reich-Ranicki als Zeuge im Prozess gegen Hermann Höfle auszusagen. Der Prozess fand nicht statt, da sich Höfle am 21. August 1962 in seiner Gefängniszelle in Wien erhängte. Im Jahr 2000 gab der britische Geheimdienst bislang unter Verschluss gehaltene Unterlagen frei, darunter auch einen von den Briten abgefangenen Funkspruch Höfles, den dieser am 11. Januar 1943 an Adolf Eichmann gesendet hatte. Er schien den Briten damals rätselhaft und wenig ergiebig, enthielt er doch lediglich eine Liste von Zahlen, die zusammen eine Summe von 1.274.166 ergaben. Erst nach Freigabe des Funkspruchs ist ihre Bedeutung erfasst worden. Die übermittelte Summe stellt die Zahl der bis zum 31. Dezember 1942 in den Vernichtungslagern des Generalgouvernements getöteten Juden dar. Eine Zahl in einem Funkspruch. 1.274.166. Für die Bewohner des Ghettos gab es nur die eine Frage. Wie konnte es gelingen, nicht Teil dieser Zahl zu werden? Die Zahl der Umgesiedelten nicht um sich selbst zu erhöhen? Was diese Umsiedlung bedeutete, war langsam jedem klar. Die Leute vom Judenrat, die die Züge am Umschlagplatz abfahren sahen, berichteten bald, dass jeder Zug nach spätestens 5 Stunden wieder da war. Leer. Die Züge fuhren zu einem Bahnhof, der zu Treblinka gehörte. Dort stiegen die Gefangenen um, in einen Zug, der auf einem Nebengleis weitere 5 Kilometer durch ein Waldstück fuhr. Am Ziel der Reise war kein Arbeitslager, überhaupt kein Lager, nur ein Gebäude mit 3 Gaskammern. Natürlich war man im Ghetto keinesfalls sicher, nur weil man im Judenrat arbeitete oder weil man verheiratet war mit einem Mitarbeiter des Judenrates. Es gab keine Sicherheit. Bald schon fanden auch im Gebäude des Judenrates spontane Selektionen statt. Die Mitarbeiter hatten sich im Hof zu versammeln. Ein gelangweilter SS-Mann mit Reitpeitsche ließ die Juden an sich vorbei marschieren und entschied bei jedem Einzelnen, ob er nach rechts oder nach links zu gehen habe. Eine Seite bedeutete Tod, die andere das Leben. Es schien so, dass er auf die Todesseite die schlecht gekleideten, schlecht rasierten Bewohner schickte. Auf die Seite des Lebens, so schien die Regel, kamen die adretten, ansehnlichen, gepflegten. Marcel Reich-Ranicki hat später oft erzählt, dass er sich damals für den Rest seines Lebens angewöhnt hatte, sich 2-mal am Tag zu rasieren. Aber natürlich war auch Rasieren kein Lebensgarant. Oft ließ sich der SS-Mann mit der Peitsche von einer Laune leiten und schickte nur, weil es ihm gefiel, eine Gruppe junger, adretter Leute in den Tod. Schon im August war Tosias Mutter zum Umschlagplatz geschickt worden. Als Helene Reich hörte, dass Tosia nun ganz allein war, sagte sie, »Du bleibst jetzt bei uns.« Doch dieses »Uns« währte nicht lang. Am 5. September erging eine neue Verordnung, nach der sich sämtliche Juden des Ghettos in der Nähe des Umschlagplatzes zu versammeln hätten. Zur Registrierung, hieß es. Mitzubringen seien Lebensmittel für 2 Tage, die Wohnungen seien unverschlossen zu hinterlassen. Niemand war im Zweifel darüber, was das zu bedeuten hatte. Am Versammlungsort wurden Lebensnummern verteilt an insgesamt 35.000 Juden. Das waren nur noch 10% der Juden, die zu Beginn der Umsiedlung am 22. Juli im Ghetto gelebt hatten. Marcel und Tosia bekamen je eine Nummer. Die anderen 2 von jenem »Uns« bekamen keine mehr. Meine Eltern hatten schon ihres Alters wegen, meine Mutter war 58 Jahre alt, mein Vater 62, keine Chance, eine Lebensnummer zu bekommen. Und es fehlte ihnen Kraft und Lust, sich irgendwo zu verbergen. Ich sagte ihnen, wo sie sich anstellen mussten. Mein Vater blickte mich ratlos an, meine Mutter erstaunlich ruhig. Sie war sorgfältig gekleidet, sie trug einen hellen Regenmantel, den sie aus Berlin mitgebracht hatte. Ich wusste, dass ich sie zum letzten Mal sah. Und so sehe ich sie immer noch. Meinen hilflosen Vater und meine Mutter in dem schönen Trenchcoat aus einem Warenhaus unweit der Berliner Gedächtniskirche. Die letzten Worte, die Tosia von meiner Mutter gehört hat, lauten: Kümmere dich um Marcel. Sie sind dann zurückgegangen, ohne Marcels Eltern, in Richtung ihrer alten Wohnung. Aber sie erreichten sie nicht mehr. Die SS hatte während der großen Selektion die Grenzen des Ghettos neu gesteckt. Ihre alte Wohnung lag nun außerhalb des jüdischen Wohnbezirks. Aus der Ferne sahen sie Lastwagen der SS-Formation Werterfassung. Darum waren die abgeholten Juden angewiesen worden, ihre Wohnung nicht zu verschließen. Das machte es der SS leichter, die von ihren Bewohnern verlassenen Wohnungen leer zu räumen. Marcel und Tosia wurden in die Mila-Straße geführt, jene Straße nahe des Umschlagplatzes, die später das Zentrum des Ghettoaufstandes werden würde. Dem jungen Ehepaar wurde hier eine kleine Wohnung zugeteilt, ein Zimmer, Küche, winziger Waschraum. Die Betten waren nicht gemacht, der Küchentisch nicht abgeräumt, zwei halbvolle Gläser Tee, ein angebissenes Stück Brot, das Licht im Waschraum brannte. Die Kleider, die Möbel, die beiden Sofakissen und der Teppich, das alles schien noch zu atmen. Marcel Reich-Ranicki erinnert sich später, sie hätten keine Skrupel gehabt, keine inneren Widerstände überwinden müssen. Es war so, sie waren abgestumpft. Sie waren kurzfristig verschont geblieben, aber auch ihr eigener Tod würde nicht mehr lang auf sich warten lassen. Es war alles nur noch eine Frage der Zeit. Natürlich hatten sie von Juden gehört, die irgendwie aus dem Ghetto geflohen waren. Von einem Überlebenden hatte man noch nichts gehört. Wer draußen jenseits der Ghettomauern einen Juden sah, von einem Juden wusste und ihn nicht sogleich anzeigte, dem drohte die Todesstrafe. Es gab keine langfristige Lebensmöglichkeit, nicht hier drin, nicht dort draußen. Noch hatte Marcel Reich seine Arbeit. Normalerweise begleitete Tosia ihn zur Arbeit. Er hatte sie dort untergebracht, sie war mit kleinen grafischen Arbeiten beschäftigt, fertigte Schilder und Aufschriften an. Da geschah es, so beginnt diese Episode in Reich-Ranickis Erinnerungen, da geschah es, dass ihr Mann einmal ohne sie zur Arbeit gegangen war. Sie würde später nachkommen, aber sie kam nicht. Und schließlich wurde Marcel Reich benachrichtigt, sie sei am Umschlagplatz, wo immer noch die Züge abfuhren. Er eilte zum Platz, traf auf einen Kommandanten der jüdischen Miliz, den er kannte, der seinen Eltern noch einen Laib Brot mit auf die Fahrt gegeben hatte. An diesem Tag, so beschreibt es Marcel Reich-Ranicki, waren keine SS-Männer am Platz. Er konnte den Kommandanten überzeugen, Tosia freizulassen. Aber wie sie dorthin geraten war, was sie dort am Umschlagplatz erlebt hatte, konnte oder wollte sie nicht erzählen. Ich habe es nie erfahren, so Reich-Ranicki. Aber er wusste, wer zum Tode verurteilt den Zug zur Gaskammer aus nächster Nähe gesehen hat, der bleibt ein Gezeichneter, ein Leben lang. Bald schon war es für sie beide gemeinsam soweit, 18. Januar 1943. Kurz nach 6 Uhr wurden sie von Lärm auf der Straße geweckt. Hunderte oder tausende Juden hatten sich auf der Straße versammelt. Laute Kommandos waren zu hören, wer sich nicht sofort auf der Straße einfinde, werde erschossen. Zahlreiche Gendarmen bewachten die Versammelten. Alle 10-15 Meter ein Soldat mit schussbereitem Gewehr. Es dauerte nicht lange, bis die Juden in Marsch gesetzt wurden, und jeder und jede wusste, wohin es ging. Zum Umschlagplatz. Die Mila-Straße war nicht weit davon entfernt. Und heute, so viel war klar, würde es von dort kein Entkommen mehr geben. So gingen sie inmitten all der anderen. Gustava Jarezka mit ihren zwei Söhnen lief in unmittelbarer Nähe mit. »Denk an die Dostojewski-Anekdote«, flüsterte Marcel seiner Frau ins Ohr. Die Sternstunde der Menschheit von Stefan Zweig. Die Rettung des russischen Dichters in letzter Sekunde. Die Begnadigung in der Sekunde der Vollstreckung seines Todesurteils. Marcel Reich hoffte, dass dieses Stück Literatur, das Stefan Zweig übrigens zum Teil frei erfunden hatte, seiner Frau Kraft und Zuversicht geben würde in diesem vollkommen zuversichtslosen Moment. Er hoffte, dass für den Fall, dass sie beide getrennt würden, diese Anekdote von Zweig ihr die Kraft geben würde, nicht aufzugeben, weiter zu hoffen und nach Auswegen zu suchen, bis zum Schluss. Offenbar hatten sich die beiden für den Fall, den sie ja täglich erwartet hatten und der nun eingetreten war, keinen Plan zurechtgelegt. Es gab da nichts zu planen, und sie sahen jetzt, auf alle, die aus der Kolonne ausscherten, wurde sofort geschossen. Aber es war der letzte Moment, die letzte Möglichkeit, dem sicheren Tod zu entkommen. Die zwei waren entschlossen. Marcel gab Gustave ein Zeichen, dass sie ausbrechen werden und sie ihnen folgen solle. Sie nickte. Wann war der Moment? Schon will er fliehen, dann zögert er wieder. Da entscheidet Tosia und zerrt ihn aus der Reihe. Sie rennen in das Tor eines zerstörten Hauses. Vom Tor aus springen sie in einen Keller, der wiederum mit anderen Kellern verbunden ist. So erreichen sie schließlich einen letzten, weit von der Mielerstraße entfernten Keller. Hier ist es vollkommen still. Gustava Jarezka und ihre Söhne sind ihnen nicht gefolgt. Tosia und Marcel verlassen am Abend ihren Keller und verbergen sich in einem unbenutzten Haus des Judenrates, zusammen mit einigen Freunden, wie er schreibt. Hier gibt es nur einen Eingang, den verbarrikadieren sie mit alten Büchern der jüdischen Gemeinde Warschaus, die hier gelagert sind. Die Bücher haben uns das Leben gerettet. Der weitere Abtransport von Juden wurde in den nächsten Tagen kurzfristig unterbrochen, da sich Ungeheures ereignet hatte. Einige Juden, die der neu gegründeten jüdischen Kampforganisation angehörten, hatten bewaffneten Widerstand geleistet. Das schuf eine neue Situation, auf die sich die SS erst noch einstellen musste. Marcel Reich und Tosia gehörten der Organisation nicht an, aber an einer Aktion waren sie dann doch beteiligt. Eines Abends saßen sie in einem Keller der Mielerstraße mit zwei Freunden zusammen, beklagten ihre hoffnungslose Lage, und Marcel nannte es einen Skandal, dass der Judenrat immer noch regelmäßig Zahlungen an die Deutschen leistete. Und fügte nicht ganz ernst gemeint hinzu, man müsse die Kasse einfach überfallen. Einer der Freunde war Mitglied des Kampfbundes und horchte auf. Wie, überfallen? Und sie fassten einen Plan. Marcel Reich lieferte ein Modell der Kasse, Informationen zum Zugang zum Kassenraum über die Türschlösser. Er sprach mit dem Kassierer und erfuhr, wann die nächste Zahlung an die Deutschen geleistet werden sollte. Er entwendete Briefpapier des Judenrates und Tosia fälschte die Unterschrift des Obmanns. In der Nacht vom 30. auf den 31. Januar weckten einige Mitglieder des Kampfbundes, verkleidet als jüdische Milizionäre, den Kassierer, überreichten ihm ein angebliches Schreiben des Obmanns, das ihn aufforderte, sofort zu kommen und den Kassenschlüssel mitzubringen. Die Deutschen forderten gerade jetzt eine größere Summe. 100.000 Swati wurden in dieser Nacht erbeutet. Der Kampfbund wollte den Großteil der Summe für den Kauf von Waffen verwenden. Jeweils 5.000 Swati erhielten Marcel und Tosia Reich als Anerkennung und Dank für ihre Idee und Hilfe. Mit diesem Geld wollten die zwei die Flucht aus dem Ghetto wagen. Es war Wahnsinn. Draußen, so wussten sie, hatte man nur eine Chance, wenn man erstens nicht auf den ersten Blick als Jude zu erkennen war. Das traf auf Marcel Reich, wie er selbst wusste, schon mal nicht zu. Er sah einfach aus wie der typische jüdische Intellektuelle jener Zeit oder wie man ihn sich gemeinhin vorstellte. Zweitens brauchte man Freunde dort draußen. Hatten die beiden auch nicht. Und drittens Geld. Gut, davon hatten sie jetzt etwas. Drinnen im Ghetto lag die Chance zu sterben bei 100%. Draußen bei 99%. Hat Reich Ranitzky die einfache Rechnung später beschrieben. Die Entscheidung war leicht. Sie handelten mit einem jüdischen Milizionär, der für sie die Flucht organisieren und die polnischen und deutschen Grenzposten bestechen sollte, eine Summe aus. Der Plan war, zwischen 17 und 18 Uhr, wenn die jüdischen Arbeiter, die außerhalb des Ghettos arbeiteten, zurückkehrten und von den Grenzposten ausgiebig kontrolliert wurden, das Ghetto zu verlassen. Die bestochenen Grenzposten würden nichts unternehmen. Der Grenzbereich war hell mit Scheinwerfern ausgeleuchtet. Und der jüdische Milizionär hatte das Geld an die Grenzposten offenbar nicht weitergegeben. Jedenfalls rief er Marcel und Tosia in dem Moment, in dem die Grenzposten den beiden den Rücken zuwandten, zu: »Jetzt geht geradeaus, schnell!« Und sie gingen. Nach kaum mehr als 20 Schritten waren sie draußen. Draußen aus dem Ghetto. Es war der 3. Februar 1943. Das doppelte S. Günter Grass, 1943 bis 1945. Wann endlich wird es ernst? Ernst für ihn, für seine Kameraden, für seine Stadt. Wie lange noch soll er Heldenberichte in der Wochenschau schauen, ohne selbst ein Held sein zu können? Am Ende ging die ganze Sache vorbei und man selbst war ohne Chance, sich auszuzeichnen. Denn auch in der Heldenschau wurde bei genauem Hinhören deutlich, dass es nicht mehr so gut lief für sein Land. Dass Fronten bereinigt oder begradigt wurden, dass sich die deutschen Truppen neu aufstellen mussten, die großen Siege irgendwie ausblieben. Günter Grass war zusammen mit den anderen Jungs seines Jahrgangs seit Herbst 1943 Luftwaffenhelfer, Angehöriger der Batterie Kaiserhafen. Die Schule war damit für den 15-Jährigen praktisch vorbei. Zwar kamen am Anfang die Lehrer noch den Sandweg hinaus aus der Stadt zur Batterie, wo die Jungs gedrillt wurden, doch da der Unterricht häufig von Gefechtsübungen unterbrochen wurde, kamen sie bald nicht mehr. Endlich fort von zu Hause, wenn auch nur ein paar Kilometer, endlich Schluss mit der Schule, endlich ernst genommen werden in diesen ernsten Zeiten. Aber lange war der Luftwaffenhelfer Günter Grass mit seiner Rolle im Krieg nicht zufrieden. Ihre 8,8-Geschütze kamen einfach zu selten zum Einsatz, nur zwei- oder dreimal in der Nacht, wenn Feindbomber in der Ferne gesichtet wurden. Feierlich schön sah das aus, so beschreibt er die Angriffe in seiner Autobiografie aus dem Jahr 2006. Aber Großangriffe wie auf Berlin, Köln, Hamburg, davon blieb man hier verschont. Friedensstadt Danzig. Günter Grass war hier falsch. Einmal nahe der Schichau-Werft waren auf dem Fuchswall zwei Häuser getroffen worden. Grass vermerkt: wenige Tote. Stolz waren Günter Grass und seine Kameraden immerhin, als ein viermotoriger Lancaster-Bomber abgeschossen worden war. Leider wurde der Erfolg nicht seiner, sondern der am Südrand der Stadt gelegenen Batterie Zigankenberg zugesprochen. Ärgerlich. Aber die, wie es hieß, ziemlich verkohlten Besatzungsmitglieder sollen Kanadier gewesen sein. Irgendwann macht sich Günter Grass in seiner, wie er findet, schicken Luftwaffenhelferuniform mit dem Zug auf nach Gotenhafen. Hier werden Marinerekruten zu U-Boot-Fahrern gedrillt. Unterwasserkrieg, das ist sein Bild von sich als Held im Krieg. Er findet die Meldestelle, wartet geduldig. Ein Stabsfeldwebel und ein Obermaat erwarten ihn hinter einem Schreibtisch. Sie wollen ihn nicht. »Zu jung«, sagt der eine. »Dein Jahrgang ist noch nicht reif«, der andere. »Er komme schon noch dran, keine Sorge. Zur Übereile bestehe kein Grund.« Günter Grass bleibt beharrlich. Ausnahme unmöglich? Er müsse, er wolle. Die Herren entgegnen, freiwillige U-Boot-Rekruten würden zurzeit ohnehin nicht genommen, egal welches Alter sie haben. Aber der Krieg werde ja nicht nur unter Wasser geführt. Man merke ihn vor. Für neu aufgestellte Panzerdivisionen gäbe es, sobald der Jahrgang 27 eingezogen werde, gewiss Möglichkeiten für ihn, den Übereifrigen. Nur keine Ungeduld, Jungchen. Euch holt man noch früh genug. Offenbar, so wird Günter Grass in seinen späten Erinnerungen mutmaßen, habe er einfach nicht locker gelassen. Ja, gut, Panzer seien natürlich auch in Ordnung. Auf welches Gerät er sich wohl einstellen könne, ob er im Tiger zum Einsatz komme? Und habe dann noch so lange mit seinem Waffenwissen geprahlt, bis der Feldwebel und der Obermaat ihm schließlich in Aussicht stellen, seine Bewerbung an entsprechender Stelle zum entsprechenden Zeitpunkt zu befürworten. Aber vorher müsse er ja ohnehin noch zum Arbeitsdienst. Der bleibe auch Kriegsfreiwilligen nicht erspart. Spöttisch bis mitleidig hätten die beiden Herren ihn schließlich verabschiedet. Es war Frühsommer, Mai 1944. Endlich der nächste Schritt ins Heldenleben, der angekündigte Arbeitsdienst in der Nähe von Leipzig. Es begann mit einer enormen Verschlechterung. Die schicken Uniformen der Luftwaffenhelfer mussten gegen die kackbraunen Klamotten des Arbeitsdienstes getauscht werden. Auf dem Kopf ein zerbeulter Filzhut, Arsch mit Griff genannt. Helden sahen anders aus. Zweifel, das ist wohl das Wort, das Günter Grass in seinem Erinnerungsbuch, wenn er sich in diese Zeit zurückdenkt, am häufigsten gebraucht. Ich verpasste die Gelegenheit, in erster Lektion das Zweifeln zu lernen. So viele Momente, in denen er sich rückblickend wundert, dass ihn kein Zweifel anfiel. Zweifel fehlte. Zweifel war nicht vorgesehen. Und Zweifel wird er später eine Romanfigur nennen, deren Vorbild jetzt, etwas früher im Jahr, das Warschauer Ghetto verlassen hat, um irgendwo da draußen zu überleben. Dem jungen Mann ohne Zweifel wird im Arbeitsdienst gleich ein sehr ziviler Auftrag erteilt, bei dem er seiner in den Hintergrund gerückten Zweitleidenschaft der Kunst nachgehen kann. Er soll die Wände des Kantinenraums für Ausbilder und Mannschaft mit naturnahen Motiven bemalen. Und so begibt sich Günter Grass zu Anschauungszwecken mit Aquarellkasten, Wasserflasche und Pelikanblock in den Wald. Wolken, Teiche, Birken, Eichen, Findlinge. Grass in der Natur. Nicht frei von Furcht, wie er schreibt. Der junge Mann, der unbedingt in den U-Boot oder sonst irgendeinen Krieg ziehen will, hat im friedlichen Wald bei Leipzig Angst, dass hinter kugeligem Wacholdergebüsch womöglich ein bewaffneter Partisan auf der Lauer liege. Nach 3 Monaten war auch der Arbeitsdienst vorbei. Und immer noch kein Krieg für Grass. Wieder zurück ins Zwei-Zimmer-Loch, zum verachteten Vater, der immer noch unabkömmlich geschrieben war, zur Mutter, die immer schweigsamer wurde und überhaupt kein Klavier mehr spielte. Die Schwester Waltraud war aufs Land evakuiert, wie inzwischen alle Schulkinder. Mit ihr war wenigstens noch etwas Fröhlichkeit in der Langfuhrer Zwergenhölle gewesen. Jetzt gab es nur eins: Warten auf die Post, warten auf die Erlösung. Dann endlich im September 1944 der Brief. Er liegt auf dem Esszimmertisch. Die Mutter weigert sich, den Jungen zum Bahnhof zu bringen. Das muss Vater Willi machen. Sie haben dem Jungen einen Pappkoffer gekauft für die Fahrt nach Berlin, für die ersehnte Fahrt in den Krieg. Der Vater trägt ihn jetzt. Die Straßenbahnfahrt verbringen sie schweigend. Am Bahnsteig kommen dem Vater die Tränen. Umarmen sie sich? Schütteln sie sich die Hände? Aus dem Zugfenster sieht der Junge den Vater winken, sieht seine Stadt, die Giebel, die Türme, unversehrt und alt. Dann die Zugfahrt 3. Klasse nach Berlin. Die Hauptstadt brennt. Auf dem Bahnhof kümmerte sich niemand um die Brände in Sichtweite. Normaler Betrieb herrschte. Gegenläufiges Gedränge, Geschimpfe, plötzliche Lachsalven. Urlauber mussten zurück an die Front, kamen von dort. BDM-Mädel teilten Heißgetränke aus und nahmen es kichernd hin, von Lanzern befummelt zu werden. In der Schalterhalle wird dem jungen Rekruten ein Marschbefehl zugeschoben. Er soll weiter nach Dresden. Dann aber der Krieg, Fliegeralarm. Alle in das Kellergewölbe des Bahnhofs, das als Luftschutzraum genutzt wird. Eine Gruppe von kleinen Artisten, Lilliputanern, ist schon dort. Sie setzen hier unten ihr Theater fort, ein kleinwüchsiger Greis als Clown, eine zierliche Minidame, die sich verknoten kann. Ein Bild, das blieb, wird er später schreiben. Dann geht es am nächsten Morgen hinaus aus dem brennenden Berlin nach Dresden. In »Vom Häuten der Zwiebel« hat Günter Grass das Kapitel seines Lebens, das nun beginnt, »Wie ich das Fürchten lernte«, genannt. Es ist das Kapitel, in dem er beschreibt, was er ein Leben lang verschwiegen hatte. Wie er, wie soll man das benennen, in die SS geriet, wie er mit 17 Jahren Mitglied der Waffen-SS wurde. Wir sind immer noch im September 1944. Dresden ist heil, wie Danzig, als Günter Grass es verlassen hat. Es geht hinauf in den Ortsteil Weißer Hirsch, wo all die alten Villen stehen. Im Obergeschoss einer großbürgerlichen Villa wird er nun erfahren, welcher Truppe er angehören soll. Mein nächster Marschbefehl machte deutlich, wo der Rekrut meines Namens auf einem Truppenübungsplatz der Waffen-SS zum Panzerschützen ausgebildet werden sollte. Irgendwo weit weg in den böhmischen Wäldern. Die Passivkonstruktionen, das Verschieben der Handlung in die dritte Person. Der einfache, klare Satz, ich war Mitglied der Waffen-SS, wird auch in diesem Buch, das die so lange verdrängte Wahrheit enthüllen sollte, nicht ausgeschrieben. Zu fragen ist, erschreckte mich, was damals im Rekrutierungsbüro unübersehbar war? Wie mir noch jetzt, nach über 60 Jahren, das doppelte S im Augenblick der Niederschrift schrecklich ist? Die Antwort, nein. Die doppelte Rune am Uniformkragen war mir nicht anstößig. Dem Jungen, der sich als Mann sah, wird vor allem die Waffengattung wichtig gewesen sein. Und eher werde ich die Waffen-SS als Eliteeinheit gesehen haben. Und auch ging von der Waffen-SS etwas Europäisches aus. Und schließlich, also Ausreden genug. Und doch habe ich mich über Jahrzehnte hinweg geweigert, mir das Wort und den Doppelbuchstaben einzugestehen. Es sich und uns in aller Klarheit und Eindeutigkeit einzugestehen, war er auch in diesem letzten Bekenntnisbuch nicht in der Lage. Zwar war während der Ausbildung zum Panzerschützen, die mich im Herbst und Winter lange abstumpfte, nichts von jenen Kriegsverbrechen zu hören, die später ans Licht kamen, aber behauptete Unwissenheit konnte meine Einsicht, einem System eingefügt gewesen zu sein, das die Vernichtung von Millionen Menschen geplant, organisiert und vollzogen hat, nicht verschleiern. Es ist der Krieg, wie Günter Grass ihn uns, seinen Lesern, viele Jahre später in seinen Erinnerungen beschrieben hat. Seine Angst, seine Langeweile, seinen Überdruss. Er selbst ist die Quelle seines Lebens. Eine andere haben wir nicht. Einmal trinkt er, der sich doch gerade noch so nach Krieg und Heldentum gesehnt hat, heißes Öl aus der Sardinendose, um sich mit vorgetäuschter Gelbsucht krankschreiben zu lassen. Dann rettet er sich mit Furunkulose in die überfüllte Krankenbaracke. Aber schon geht es weiter mit dem Drill, den Schikanen, um die Rekruten klein zu kriegen. Dann sein 17. Geburtstag, ein Päckchen von zu Hause mit Wollsocken und zerkrümeltem Kuchen. Danach wieder Langeweile, Drill, Hoffen auf die Wunderwaffen V1 und V2, Gerüchte vom Dresdner Feuersturm. Schließlich die nächtliche Vereidigung bei Vollmond und klirrender Kälte und das Schwurlied der Waffen-SS. Wenn alle untreu werden, so bleiben wir doch treu. Nun kommt die Zeit, diese Treue zu beweisen. Im Güterzug geht es über Tetschen-Bodenbach nach Dresden. Er riecht Brandgeruch, sieht ausgeglühte Fassaden. Weiter geht es in Richtung Niederschlesien, wo die Front vermutet wird. Endlich soll es soweit sein. Sein Krieg. Die Wirklichkeit der Wochenschau. Wir kamen bis Weißwasser, schreibt er. Hier irgendwo hört er die Gerüchte von der Zerstörung seiner Vaterstadt. Er sieht die ersten Toten. Er hängte Soldaten in Wehrmachtsuniformen an den Bäumen. Wehrkraftzersetzende Feiglinge steht auf den Schildern um ihren Hals, ein Leichenspalier. Dann, Mitte April 1945, brechen die sowjetischen Armeen zwischen Forst und Muskau durch die deutschen Linien. Über der Division Frundsberg, der Division von SS-Mann Grass, die Stalinorgel. Er in einem Waldstück, unter einen Panzer robbend, pisst sich in die Hose. Granateinschläge, die Orgel, Schreie der Verletzten, er kriecht durchs Laub, Körperteile, zerfetzte Tote, kriechende Überlebende, dann Ruhe. Ein zähneklappernder Vorgesetzter, Ritterkreuz unterm Kinn, neben Günter Grass. Er brüllt, los, los, fertig zum Gegenangriff. Grass sieht ihn über zerfetzte Körper hetzen, schreien, eine tragische, lächerliche Figur. Die Division Frundsberg gibt es nicht mehr. Wirrwarr des Rückzugs. Günter Grass sucht Anschluss an irgendwen. Aber wo ist sein Marschbefehl? Wo seine Truppe? Er darf jetzt auf keinen Fall allein ohne Marschbefehl angetroffen werden. Der nächste Baum wäre ihm gewiss. Er trifft auf seinem Weg in Richtung Westen auf einen zusammengewürfelten Trupp deutscher Soldaten, dem er sich anschließt. Sie sind in der Nähe von Spremberg in der Lausitz. Irgendwann geraten sie in den russisch besetzten Teil eines noch umkämpften Dorfes. Sie verschanzen sich im Keller eines Hauses. Offenbar gehörte es mal einem Fahrradhändler. Jedenfalls ist der Keller voller Räder. Der Feldwebel, sich selbst zur Entschlossenheit ermahnend, ruft den Kameraden leise zu, jetzt oder nie, um dann flüsternd hinzuzufügen, los, jeder schnappt sich ein Rad und dann mit Karacho rüber. Einer in diesem traurigen Trupp potenzieller Fahrradsoldaten hat das Radfahren leider nicht gelernt. Der Feldwebel beschließt, den SS-Mann Grass zurückzulassen. Er solle ihnen Feuerschutz geben, sie würden ihn dann später nachholen. Günter Grass beobachtet durch das Kellerfenster den kollektiven deutschen Fahrradausbruch und er sieht, da mähte sie auf der Mitte der Dorfstraße Feuer aus Maschinenpistolen nieder. Wahrscheinlich sind alle tot. Grass ist im Keller allein. Leise und vorsichtig verlässt er das Haus des Fahrradhändlers durch den Garten hinter dem Haus. Weiter geht es durch die Lausitz, einem ungewissen Frontverlauf hinterher. Wieder schließt er sich einer Kolonne deutscher Lanze an. Ihr Auftrag: Front stabilisieren, Kampftruppen neu formieren, den Ring um die Reichshauptstadt schließen. Der Führer, so heißt es, hält die Stellung. Nun gilt es, ihn und seine Stadt zu schützen. Sie sind zwischen 12 und 15 Mann und sollen vorrücken und Feindberührung suchen. SS-Mann Grass immer noch eifrig bemüht, auch diesen Auftrag zu erfüllen. Kiefernwald, Nacht, jeder auf sich allein gestellt. Grass auf einer Schneise, sieht ein Licht auf sich zukommen, meldet motorisiertes Fahrzeug, vermutlich Schützenpanzer in Sicht, und will, geschult in zahllosen Wochenschauen, den heranrückenden Schützenpanzer mit Handzeichen stoppen. Doch der Panzer rückt gar zu furchtlos vor. Offenbar der Feind, sein erster lebender Sowjetsoldat. Panisch springen die Soldaten in die Kiefern, jeder für sich, immer tiefer in den Wald, allein. Irgendwann hört Grass Schritte, einen ebenfalls durch den nächtlichen Wald schleichenden Mann. Wahrscheinlich ein Russe, oder nicht? Wie erfährt er es in der Nacht im Wald? Leise fängt er an zu singen und wiederholt immer wieder diese Zeile: Hänschen klein ging allein. Bis endlich jener andere antwortet: in die weite Welt hinein. Ah, ein deutscher Sänger, keine Gefahr. Die beiden gehen aufeinander zu. Der neue Kamerad ist ein mickriges Männchen, älter und kleiner als Günter Grass, ohne Stahlhelm, mit zerdrücktem Feldmützchen auf dem Kopf. Redet ein nöliges Berlinerisch. Er ist Obergefreiter, somit Vorgesetzter der beiden. Er hat in Polen, Frankreich, Griechenland und auf der Krim gekämpft. Jetzt irrt er hier einsam in der Lausitz umher. Die beiden gehen gemeinsam, bis sie in ein unbesetztes Dorf gelangen. Ein österreichischer Rittmeister befehligt den Ort. Er trägt ein Hündchen mit Perlenhalsband auf dem Arm und fragt die zwei Neuankömmlinge nach ihrem Marschbefehl. Haben sie nicht? Gut, werden sie erst mal eingesperrt in den Keller eines Bauernhauses. Später wird man ja sehen. Feldgericht, Sie wissen ja. Der Keller, in den man sie bringt, ist eine Art bislang unentdecktes Paradies im Krieg. Regale voller Einmachgläser mit Spargel, Gurken, Gänseklein, Schmalzfleisch. Alles fein sauber in Sütterlinschrift beschriftet. Dazu Apfelsaft, Fliederbeerensaft. Sie fressen, saufen, fressen weiter. Der Obergefreite raucht und bläst wohlig Rauchringe in die Luft. SS-Mann Grass leert seine Gasmaskendose und füllt sie mit Erdbeer- und Kirschmarmelade. Die Zeit vergeht. Wo bleibt das Feldgericht? Wo der Österreicher mit seinem Perlenhündchen? Mal rufen, mal nachsehen. Die Tür ist unverschlossen. Niemand bewacht sie. Das Dorf ist inzwischen verlassen. Hat man sie vergessen? Ist es ein Scherz? Ist man in Panik geflohen? Oben von der Küche aus können sie eine Panzersperre erblicken, dahinter in Schützenreihen gestaffelt russische Soldaten. Schritt für Schritt kommen sie näher. Ihre Bubengesichter, abzählbar von links nach rechts. Jeder ein Ziel. Aber die zwei vergessenen deutschen Soldaten zielen nicht, verdrücken sich ohne Geräusch. Unterwegs fordert der Obergefreite den SS-Mann auf, sich endlich seiner Jacke mit den SS-Runen zu entledigen. »Wenn uns der Iwan doch noch hops nehmen sollte, bist du dran, Junge, mit deinem Kragenschmuck. So wat wie dich knallen die einfach ab. Hier nick Schuss und fertig.« Irgendwoher, von einem Toten wahrscheinlich, organisiert er sich eine Wehrmachtsjacke ohne das doppelte S. So endet für die Welt die sichtbare Laufbahn des Mitglieds der Waffen-SS Günter Grass, irgendwo in der Lausitz. Nun ist er ein normaler deutscher Soldat. Aber immer noch ohne Marschbefehl. Diese Lebensbedrohung ist geblieben. Sie erreichen die Straße von Senftenberg nach Spremberg, verstopft von Pferdewagen voller Flüchtlinge. Tagebaugebiet, Abraumkegel, Abrisskanten, Schaufelbagger, Braunkohle. Abseits der Straße finden die beiden eine Sammelstelle und erhalten endlich ein Papier mit Stempel, ihren Marschbefehl. Gleich neben der Sammelstelle eine mobile Feldküche mit Gulaschkanone. Sie löffeln und löffeln. Einem fällt ein, dass Hitlers Geburtstag ist. In den Jahren zuvor hat es an diesem Tag stets Extraportionen für die Truppe gegeben. Schokolade, Zigaretten, Weinbrand. Aber heute? Es ist der 20. April 1945. Nichts. Als Geschenk nur das gerettete Leben bis hierhin. Und dann plötzlich Einschläge sowjetischer Panzergranaten. Chaos, Schreie. Drüben oberhalb der vertieften Abbaufläche fahren sowjetische Panzer aus einem Waldstück heraus. »Das sind T-34«, schreit der Obergefreite. Dann weitere Einschläge. Günter Grass wird der Stahlhelm vom Kopf gerissen. Er verliert das Bewusstsein. Wieder erwacht sieht er eine blutdurchtränkte Hose. Sein linker Arm hängt kraftlos von der Schulter herunter. Neben ihm liegt der Obergefreite mit zerfetzten Beinen. Oberhalb scheint er heil zu sein. Er guckt erstaunt, ungläubig. Sie werden zu einem Sanitätswagen gebracht. Der Obergefreite wird getragen, Grass gestützt. Dann weiter zum Hauptverbandsplatz. Der Mann ohne Beine bittet mit seinem nöligen Berlinerisch Kamerad Grass um Feuer und eine Zigarette. Als nächstes dann noch diesen Freundschaftsdienst. Er solle ihm in die Hose greifen, ob wenigstens dort noch alles am Platze und in Ordnung sei. Grass greift hinein, fühlt und bestätigt, alles noch da. Der Obergefreite grinst, raucht, gleitet in den Schlaf. Diesen Griff in die Hose wird Günter Grass später in der Blechtrommel, seinem ersten Roman, der ihn weltberühmt machen würde, in Literatur verwandeln. Er wird Jan Bronski, den Cousin von Oskar Mazeraths Mutter, zugreifen lassen, in der polnischen Post, damals, als dieser ungeheure Krieg am Heveliusplatz in Danzig begann, vor einer Ewigkeit. Als Danzig noch stand und heil war und unversehrt. Ein heiterer bis wolkiger Septembertag, die Sonne pinselte altgold, hauchdünn alles, empfindlich und dennoch schwerhörig. Es stand in den nächsten Tagen mein 15. Geburtstag bevor, und ich wünschte mir wie jedes Jahr im September eine Blechtrommel, nichts Geringeres als eine Blechtrommel. Und plötzlich dieser Krieg. Da traf es nicht den Bronski, da traf es Kobiela. Da hatte sich eine Granate einen Riesenspaß erlaubt. Da lachten Ziegel sich zu Splitt, Scherben zu Staub, Putz wurde Mehl, Holz fand sein Beil. Da hüpfte das ganze komische Kinderzimmer auf einem Bein. Als wir den Kobiela aus dem Kinderzimmer geschleppt und endlich auf dem Korridor hatten, fand der Hausmeister die Kraft für einige Jan Bronski verständliche Worte. »Ist noch alles dran?« besorgte sich der Invalide. Jan griff ihm in die Hose zwischen die Altmännerbeine, hatte den Griff voll und nickte dem Kobiela zu. Wie waren wir alle glücklich! In der Wirklichkeit der letzten Kriegstage in der Lausitz war niemand glücklich. Aber zum Lachen gab es etwas am Hauptverbandsplatz, wo es sonst nichts zu lachen gab. Sie schneiden Grass die rot durchsuppte Hose auf, um das Bein zu retten, die Wunde zu versorgen. Da finden sie die durchschossene Gasmaskendose und die ausgelaufene Kirschmarmelade überall verteilt. Die Beine und zwischen den Beinen alles verschont und heil. Mit dem Lazarettzug geht es nach Meißen, auf Strohgebette zwischen schwerstverwundeten, jammernden, schreienden, betenden und sterbenden. In Meißen werden die Toten und die Lebenden ausgeladen. Ein letzter Blick auf den Obergefreiten, der im Rollstuhl weggefahren wird, ein Rumpf ohne Beine. Sie werden sich nicht wiedersehen. In Meißen dann der letzte Marschbefehl für Günter Grass nach Marienbad, Lazarettstadt. Dort wird der Krieg für ihn enden. Dort hört er, dass sein Führer, dass Adolf Hitler nicht mehr lebt. Gefallen im Kampf um die Reichshauptstadt, wie es heißt. Er war weg, als hätte es ihn nie gegeben. 8. Mai 1945. Günter Grass kommt in amerikanische Kriegsgefangenschaft. In seinen Personalbogen wird eingetragen: Truppeneinheit SS-Panzerdivision Frundsberg. Eintritt Waffen-SS 10.11.44. Als er später zusammen mit anderen deutschen Soldaten von den Amerikanern in das Konzentrationslager Dachau geführt wird, ist auch ein gelernter Maurer unter den Deutschen, der sagt: Habt ihr die Duschräume gesehen mit den Brausen, angeblich fürs Gas? Waren frisch verputzt, haben die Amis bestimmt nachträglich gebaut. Und in der Tat hatten die Amerikaner kurz nach dem Krieg das KZ Dachau als Vernichtungslager rekonstruiert, was es in Wahrheit nie gewesen war. Günter Grass und seine Kameraden können ihren Unglauben also noch eine Weile behalten. Erst als er im Mai 1946 den Reichsjugendführer Baldur von Schirach vor dem Kriegsverbrechertribunal in Nürnberg hört, bricht sein vor allen Zweifeln geschütztes Weltbild in sich zusammen. Es verging Zeit, bis ich in Schüben begriff und mir zögerlich eingestand, dass ich unwissend oder genauer nicht wissen wollend Anteil an einem Verbrechen hatte, das mit den Jahren nicht kleiner wurde, das nicht verjähren will, an dem ich noch immer kranke. Im Keller. Marcel Reich-Ranicki, 1943 bis 1944. Das ist das Märchen von 455 Nächten. Die Geschichte vom Setzer Bolek Gawin und seiner Frau Genia, die in einem kleinen Häuschen in einem Vorort von Warschau mit ihren zwei Kindern, Barbara und Waldemar, lebten und die im Sommer 1943 beschlossen, zwei Menschen bei sich aufzunehmen, die nach dem Willen des mächtigsten Mannes der Welt sterben sollten. Sie riskierten dafür ihr Leben. Sie haben gesiegt. Geschichten für Bolek hat Marcel Reich-Ranicki dieses Kapitel seines Lebens in seinen Erinnerungen überschrieben. Und die unglaubliche Geschichte des Überlebens von Tosia und Marcel Reich in diesem Vernichtungskrieg wird noch etwas wundersamer und märchenhafter durch die Umstände, unter denen die beiden Juden in diesem kleinen Häuschen überlebten. Denn es war Marcel Reichs Liebe und Leidenschaft für die Literatur, die einen vielleicht entscheidenden Anteil an ihrem Überleben hatte. Er, der damals im Gymnasium in Berlin zum ersten Mal von diesem extremen, unheimlichen Gefühl befallen worden war, von der Liebe zur Literatur nämlich. Dieser Marcel Reich hat unter anderem deshalb in dem Keller der Familie Gawin überlebt, weil er dem Familienvater Bolek und seiner Frau Genia, die beide Geschichten liebten, Abend für Abend die Weltliteratur erzählte. Wie Scheherazade aus den Geschichten aus Tausend und einer Nacht erzählte Marcel dem Setzer und seiner Frau, was er gelesen oder im Theater, der Oper, dem Kino gesehen hatte. In der düsteren, kümmerlichen Küche bot ich meinen dankbaren Zuhörern schamlos verballhornte und auf simple Spannung reduzierte Kurzfassungen von Romanen und Novellen, Dramen und Opern, auch von Filmen. Ich erzählte den Werther, Wilhelm Tell und den zerbrochenen Krug, Immensee und den Schimmelreiter, Effi Briest und Frau Jenny Treibel, Aida, Traviata und Rigoletto. Mein Vorrat an Themen und Geschichten war, wie sich erwies, enorm. Er reichte für viele, viele Winterabende. Wie aber waren sie, die zwei Juden auf der Flucht, hierher gekommen? in dieses Märchenreich. »Halt«, war das erste Wort, das sie hörten, als sie die Grenze des Ghettos überschritten hatten. »Halt«, dieses schreckliche deutsche Wort in ihrem Rücken. Kaum befreit, schon wieder vorbei. Zwei polnische Polizeibeamte befehlen Tosia und Marcel stehen zu bleiben, verlangen ihre Ausweise. Marcel Reich erklärt sogleich, sie hätten keine, sie seien Juden. Dann beginnen Verhandlungen, wie sie sie in den nächsten Wochen noch oft erleben würden. Es geht um Geld, Schmuck, Wertsachen. Warschau ist in diesen Tagen voller Halbwüchsiger, Herumtreiber, Rumsteher, die nach Juden suchen, um sie zu erpressen. Marcel und Tosia kommen gegen eine Summe frei. Zunächst geht es zu einer proletarischen Familie, die ihnen ein Musiker aus dem Ghetto empfohlen hatte. Bei der können die zwei ein paar Tage bleiben, aber nicht lange. So geht es ein paar Wochen lang von heimlicher Unterkunft zu heimlicher Unterkunft. Nach der Niederschlagung des Aufstands im Ghetto am 16. Mai, bei dem einigen Juden die Flucht aus dem verschlossenen Bezirk gelungen war, ist die Jagd auf Juden oder jüdisch aussehende Menschen in Warschau auf einem Höhepunkt angelangt. Es würde auch für sie nicht mehr lange gut gehen, das ist den beiden klar. Da werden sie in dem kleinen Zimmer, in dem sie sich verborgen halten, von einem Mann aufgestöbert, der im selben Haus wohnt. Ein hagerer, dürftig gekleideter Mann, der in ihr Zimmer eindringt, Hände hoch ruft und ihnen den Rest Geld, einen Füllfederhalter und Kleidung abnimmt. Und sich danach mit seinen beiden Opfern unterhalten will. Warum? Am nächsten Tag kommt er wieder. Wenn sie mehr Geld beschaffen könnten, könne er mal bei seinem Bruder nachfragen, der wohne am Stadtrand. Vielleicht nehme der sie auf, oder einen von ihnen zumindest. Tosia hatte sich inzwischen sogenannte arische Personaldokumente besorgt und begonnen, als Dienstmädchen zu arbeiten. Sie sah nicht so jüdisch aus wie ihr Mann. Also fragt dieser hagere Halunke, wie Marcel Reich-Ranitzky den Erpresser und Wohnungskraut beschreiben wird, er ist von Beruf Feinmechaniker, seinen Bruder und preist ihm den Flüchtling an, er könne gut erzählen. Der Bruder antwortet, man solle ihn mal kommen lassen. Marcel Reich, der im Ghetto gelernt hat, auf reinliche, ordentliche Kleidung und überhaupt auf Sauberkeit und Tadellosigkeit zu achten, verkleidet sich für den gefahrvollen Ausflug in das Häuschen am Stadtrand als zerlumpter Eisenbahner, mit Eisenbahnermütze und rostiger Zange in der Hand. Und der hagere Halunke geleitet ihn zu seinem Bruder Bolek. Der erwartet sie schon in seinem kleinen Häuschen. Marcel Reich ist überrascht, als er ihn sieht. Er ist so ganz anders als sein hagerer, erpresserischer Bruder. Solide und sympathisch, denkt der verkleidete Eisenbahner. Bolek lädt den Gast sogleich auf ein Glas Wodka ein, obwohl diesem ein Stück Brot lieber gewesen wäre. Sie unterhalten sich eine Viertelstunde, und dann sagt der arbeitslose Setzer Bolek Gavin diesen schlichten Satz. »Es wäre doch so schön, wenn Sie diesen schrecklichen Krieg hier bei uns überleben könnten.« Das war im Juni 1943. Marcel Reich zog ein. Zunächst allein, denn Tosia hatte mit Hilfe ihrer falschen Papiere noch eine Anstellung als Hausmädchen irgendwo in Warschau. Es war nicht leicht für sie, diese Rolle zu spielen, denn sie hatte Französisch, Englisch, Deutsch gelernt, Klavierspielen, Zeichnen. Kartoffelschälen, Gemüseputzen, Bügeln, darin war sie nicht so gut. Aber es hätte wohl trotzdem eine Weile gut gehen können, wenn sie nicht einmal, als die Hausherrin aus dem Hause war, sich ans Klavier gesetzt und Chopin gespielt hätte. Die Dame des Hauses kehrte überraschend früh zurück, sah das falsche Hausmädchen am Klavier und folgerte entsetzt, dass es sich um eine Jüdin handeln müsse, die sich da mit falschen Papieren in ihr Haus geschlichen hatte. Damit war Tosia Reichs Tarnung aufgeflogen und sie kam zu ihrem Mann in das kleine Haus am Rande von Warschau. Es war verrückt, dass die Gavins sich darauf einließen. Ihre Kinder waren 11 und 7, Barbara und Waldemar. Barbara, die 11-Jährige, ging zur Schule, Waldemar hüpfte tagsüber mit Freunden durch die Landschaft. Natürlich konnten die sich jederzeit verplappern. Außerdem verfügte das Haus nur über ein Plumpsklo auf dem Hof. Die geheimen Gäste mussten regelmäßig die geschützten Innenräume verlassen. es lauerten überall Gefahren. Die drohende Strafe für alle war der Tod. Marcel Reich-Ranicki hat später berichtet, dass mal Bolek, mal Genia die Nerven verloren und ihre geheimen Gäste aus dem Haus werfen wollten. Aber gemeinsam waren und blieben sie ihr starker Schutz. Wann immer er uns hinauswerfen wollte, redete Genia auf ihn ein. Die sollen noch bei uns bleiben. So lange haben wir es zusammen durchgehalten, vielleicht werden wir es doch schaffen. Wann immer Genia die Geduld verlor, war er derjenige, der verkündete, verflucht nochmal, wir werden es schon schaffen. Den Deutschen, der Teufel soll sie alle holen, zum Trotz. Man kann sich denken, mit welchen Gefühlen die Verborgenen diesen Dialogen lauschten. Aber die Gavins blieben standhaft. Eine von Marcells Aufgaben bestand darin, die Heeresberichte der deutschsprachigen Tageszeitung Das Reich für Bolek zu übersetzen. Naturgemäß frisierte der Gast die Berichte in eine polenfreundliche Richtung, in Richtung Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges. Außerdem unterrichtete er Waldemar im Lesen und Schreiben, sodass der später nach Kriegsende, wie einstmals sein jüdischer Lehrer, statt in die erste gleich in die zweite Klasse eingeschult wurde. Und so hervorragend war der Unterricht, er übertraf seinen Lehrer sogar. Kurz nach Schuleintritt wurde er direkt in die dritte Klasse weitergereicht. In der zweiten gibt es für ihn nichts zu tun, habe die Lehrerin gesagt. Das berichtete viele Jahre später Waldemars Schwester Barbara, als der deutsche Journalist Gerhard Gnauk für sein Buch »Wolke und Weide – Marcel Reich-Ranickis polnische Jahre« mit ihr über die Zeit mit den Reichs im Hause sprach. Sie erzählt, wie die Einquartierung der geheimen Flüchtlinge das Leben der Familie grundlegend verändert hat. Wie sie darauf achten mussten, dass hinten das Gartentor und vorne das Tor zum Hof immer und grundsätzlich geschlossen waren. Dagegen blieb die Kellerluke im Wohnzimmer den ganzen Tag offen, da jederzeit jemand an die Tür klopfen konnte und die Reichs dann sofort im Keller zu verschwinden hatten. Marcel und Tosia saßen dort auf dem Stuhl, auf dem Sofa, erinnert sich die Tochter. Wenn Mama und wir irgendwo hingingen, gingen sie auf den Dachboden, um ein bisschen Luft zu schnappen. Einmal war Barbara allein zu Hause, als ein Nachbarsjunge ins Haus und direkt die Treppe hinauf zur Dachbodentür stürmte, die von innen zugesperrt war. Er rief, »Ihr habt da doch zwei Juden versteckt!« Das war die von allen befürchtete Katastrophe. Barbara rannte zu ihrer Mutter. Die beschloss, dass in diesem Fall nur ein Gegenangriff retten könne. Sie lief zu den Nachbarn, den Eltern des Jungen, und rief, »Wer hat bei mir einen Juden gesehen?« »Das war doch der Onkel Janek und seine Freundin. Die sind zu uns gekommen, um sich zu küssen, verstanden? Wenn ihr noch einmal was von Juden erzählt, verklage ich euch bei der Gestapo.« Barbara vermutet, dass die Tatsache, dass ihre Mutter, eine geborene Hondelmeier, zur evangelisch-reformistischen Gemeinde gehörte und man ihr somit einen guten Draht zu den deutschen Besatzern nachsagte, ihr die Kraft und den Mut für diese Dreistigkeit gegeben hat. Jedenfalls funktionierte es. Niemand rief die Gestapo. Niemand forschte weiter nach. Aber die Tochter berichtet auch von einem anderen Mal, als ihr Vater die Nerven verlor. Das war, als Tosia offenbar für ein paar Tage spurlos verschwunden war. Bolek bekam große Angst und sagte zu seinem Gast, »Geht weg! Ihr holt uns noch die Gendarmen ins Haus!« Aber, erinnert sich die Tochter, Marcel, der immer eine Schnur zwischen den Fingern hin und her drehte, antwortete ihm, »Wenn sie schlagen, tut es weh.« Das sollte heißen, wenn er gefoltert würde, dann würde er mit ziemlicher Sicherheit seinen Aufenthalt preisgeben. Vater verstand, die beiden durften bleiben, doch er schickte sie erst einmal in das Kellerloch. Es war einfach ein verrücktes Experiment auf engstem Raum. Und keiner wusste, wann es enden würde. Ob es überhaupt gut enden würde. Sie hatten alle Angst, Todesangst. Dazu kam der Hunger. Es gab kaum etwas zu essen. Weniger als im Ghetto, erinnert sich Reich-Ranicki. All das sei grauenvoll gewesen. Aber am schlimmsten die Demütigung, das sich Verstecken in einem Kellerloch, das Gefühl des Ausgeliefertseins, das heimliche Schleichen auf das Plumpsklo in der Dunkelheit. Tosia kam zwischendurch immer wieder an kleine Geldbeträge, die sie irgendwie von einer Tante, die in Warschau lebte, erhielt, und die sie immer gleich weitergab an die Gavins. Viel war es nicht, reichte immer gerade so zum Überleben für alle sechs. Dazu drehten sie illegal Zigaretten, die Genia dann auf einem Bazar verkaufte. Beim Zigarettendrehen hat Marcel Reich offenbar lieber nicht mitgemacht. Der war dafür nicht geeignet, erzählte Barbara später. Dafür eben für diese andere Sache, Geschichten. Es war wohl Genia, die selbst gern Groschenromane las, die ihn eines Tages aufforderte, eine Geschichte zu erzählen. Und der begeisterte, gierige Überlebensleser aus Wozwabek erzählte. Sicher hatte er selbst nicht geahnt, wie viel Geschichten in ihm steckten, wie viel er gelesen und so intensiv gelesen hatte, dass er nun mühelos als menschgewordenes Hörbuch, als plaudernde Bibliothek, als Erzähler ums Überleben fungieren konnte. Am liebsten hörte ihm Bolek zu. Und am liebsten war dem Setzer Bolek ein alter deutscher Held, dem er einen falschen Namen gibt. »Der Teufel soll die Deutschen holen, alle zusammen«, hat er gerufen, so erinnert sich Reich Ranitzky. »Aber dieser Herr Hamburg, der gefällt mir. Er hat Schiss vor dem Tod, wie wir alle. Er will leben, er pfeift auf Ruhm und Ehre. Ja, das gefällt mir. Ich sage es dir, dieser Deutsche, der Teufel soll sie alle holen, ist der mutigste von ihnen. Er hat Angst, aber er schämt sich nicht. Er redet offen von seiner Angst. Solche, die leben wollen, die lassen auch andere leben. Ich glaube, dieser Herr Hamburg trinkt gern ein Gläschen Wodka. Und er gönnt auch anderen ein Gläschen. Schade, dass er nicht jetzt der Kommandant von Warschau ist. Dieser Deutsche, der Teufel soll sie alle holen, er würde niemanden hinrichten lassen. Komm, trinken wir auf die Gesundheit des deutschen Herrn Hamburg.« Und dann fügt Marcel Reich-Ranitzky hinzu, er schenkte ein, je ein Gläschen Wodka, ausnahmsweise auch für Tosia und für mich. Jedes Mal, wenn ich am kleinen Wannsee bin, denke ich an Bolek, der die Deutschen zu allen Teufeln wünschte und der auf das Wohl des Prinzen Friedrich von Homburg trank. Ich verneige mich im Geist vor dem preußischen Dichter, der hier sein Leben beendete, und vor dem Warschauer Setzer, der sein Leben aufs Spiel setzte, um das meinige zu retten. Irgendwann war es vorbei. Der Zweikampf zwischen dem arbeitslosen Setzer Bolek und seiner Familie und dem mächtigsten Mann der Welt um das Leben dieser zwei Juden entschieden. Bolek und Genia und Barbara und Waldemar hatten gewonnen. Es war der 7. September 1944. Morgens um 9, Kriegslärm, alles bebte. Und die Laune in dem kleinen Häuschen am Stadtrand von Warschau wird immer besser. Während der junge Mann aus Danzig, der inzwischen Mitglied der Waffen-SS ist, dort drüben im Westen in den nächsten Monaten nicht so sehr fürchtet wie das Nahen der Roten Armee, hofft der Geschichtenerzähler mit seiner Frau und den Gavins auf nichts so sehr wie auf eben diese Rote Armee. Jetzt, an diesem Septembermorgen, steht ihr Haus in der Mitte der Weltgeschichte. Der Scheitelpunkt des Weltkriegs verläuft für einige Minuten genau durch dieses Haus. Aus dem Fenster der westlichen Seite sah man, erschreckend nahe, deutsche Artilleristen. Auf der östlichen, in einiger Entfernung, wir trauten unseren Augen nicht, tatsächlich russische Infanteristen. Etwa eine halbe Stunde später pocht jemand mit dem Gewehrkolben an die Haustür. Und während die sechs im Hause 15 Monate lang die Frage »Keine Juden hier« gefürchtet hatten, wird nun auf Russisch gefragt »Keine Deutschen hier«? Die Weltgeschichte ist gekippt. Bolek holt seinen Schützling Marcel Reich herbei, damit der mit dem russischen Soldaten rede. Der Soldat schaut ihn an und fragt »Jevrei?« Die russische Vokabel für »Hebräer«. Marcel antwortet rasch »Ja, ich Hebräer«. Der russische Soldat lacht »Ich auch Hebräer, mein Name Fischmann«, und drückt dem Mann aus dem Keller fest die Hand und versichert ihm, bald wiederzukommen. Jetzt aber habe er es eilig. Er müsse dringend nach Berlin. Sie sind frei. Wirklich frei. Ihr Krieg ist vorbei. Sie bleiben noch eine Nacht, dann verabschieden sie sich von ihren Beschützern. »Wir werden euch niemals wiedersehen«, murmelt Bolek lächelnd. Genia fährt ihn an. »Red keinen Scheißdreck!« Dann trinken sie noch einen Wodka zusammen. Bolek gibt den beiden zum Abschied diese bittere Bitte mit: Ich bitte euch, sagt niemandem, dass ihr bei uns gewesen seid. Ich kenne dieses Volk. Es würde uns nie verzeihen, dass wir zwei Juden gerettet haben. Dann ist es Zeit. Wir standen auf und verabschiedeten uns noch einmal. In wessen Augen gab es damals Tränen? In Boleks oder Genias? In Tosias Augen oder in meinen? Ich weiß es nicht mehr. Ein paar Monate später, so erinnert sich Tochter Barbara, sind die Reichs nochmal zu Besuch gekommen. Er inzwischen in der Uniform der polnischen Armee. Sie kommen, um sich noch einmal zu bedanken und den Gavins das Haus von Tosias Eltern in Łódź zu überschreiben. Aber Bolek lehnt ab. Ich will doch gar nicht nach Łódź. Die Gedenkstätte Yad Vashem hat die beiden Gavins, die ihr Leben aufs Spiel setzten, um Tosia und Marcel Reich vor dem Tode zu retten, zu Gerechten unter den Völkern ernannt. Als Barbara viele Jahre später gefragt wurde, ob sie in vergleichbarer Lage, so wie ihr Vater und ihre Mutter gehandelt hätte, sagte sie: Ich weiß es nicht. Wohl kaum. Und Marcel Reich-Ranicki fielen in seinen Erinnerungen nur drei Worte ein, die die Gavins zu ihrer Tat bewogen haben mögen: Mitleid, Güte, Menschlichkeit. Frei wozu? Frei wohin? Marcel Reich-Ranicki 1944 bis 1958. Zwei Menschen sind frei, Theophila und Marcel. Frei in einer zerstörten Welt. Es ist der 7. September 1944. Niemand kümmert sich um sie. Sie sind schwach, dreckig, verlaust, in Lumpen gehüllt. Sie haben viele Jahre gelernt, mit der Angst zu leben. Angst vor den Deutschen, Angst vor der SS. Jetzt stehen sie in der Welt und schauen, sehen die Rote Armee, Soldaten in beklagenswertem Zustand, jämmerliche Uniformen, Essen aus Konserven, die die englische Aufschrift nur für Tiere tragen. Menschen irren umher, Rauch und Gestank über der zerstörten Stadt Warschau. Wohin in dieser leeren Welt? Sie haben keinen Menschen mehr, kein Ziel. Einer sagt ihnen, geht nach Lublin. Das ist die provisorische Hauptstadt des zerstörten Landes namens Polen. Marcel und Theophila Reich wollen Essen, Kleidung. Vor allem wollen sie irgendwie helfen nach all den Jahren des Ausgeliefertseins, der Demütigungen und der großen Angst. Helfen im Krieg gegen den großen, übermächtigen Gegner, der sie aus der Welt schaffen wollte. Sie finden Platz auf der Pritsche eines Lastwagens, der nach Lublin fährt. Einer, der auch dort sitzt, schätzt das Alter von Marcel Reich auf 50 Jahre. Er ist 24. Sie kommen in Lublin an, übernachten gemeinsam mit anderen Flüchtlingen in einer Scheune, dann in einer Art Obdachlosenasyl, bekommen dort eine bescheidene Unterstützung, von der sie sich auf dem Marktplatz etwas zum Anziehen kaufen können. Sie sehen sich an, versuchen ein Lächeln. Theophila fragt ihren Mann: Also, haben wir wirklich überlebt? Er küsst sie. Ein Soldat kommt vorbei und zeigt ihnen einen Vogel. Sie melden sich freiwillig zur polnischen Armee, die dem Oberkommando der sowjetischen Roten Armee untersteht. Sie wollen ihren Teil dazu beitragen, dass dieser Krieg zu Ende geht. Hinzu kommt, dass sie bei der Armee verpflegt werden und eine Uniform bekommen. Doch ein Arzt weist sie zurück. Zu mager, entscheidet er, für die Armee nicht zu gebrauchen. Aber irgendwie erfährt ein Personalreferent von den beiden, fragt, wie sie sich einbringen wollen. Marcel sagt, er denke an die Mitarbeit in einer Propagandaabteilung. Er könne sehr gut Deutsch, er könne Flugblätter verfassen, die die Deutschen zur Aufgabe überreden sollten. Und Theophila könne sich um die Grafik kümmern. Der Eifer der beiden mageren Überlebenden überzeugt den Mann. Sie gehören dazu. Sie werden mobilisiert. Ihr Ziel liegt irgendwo im Osten, in einem erbärmlichen Dorf. Mit verschiedenen Militärautos machen sie sich auf den Weg, bis sie es schließlich am Ende zu Fuß erreichen, um dort zu erfahren, dass es ihre Propagandaeinheit noch gar nicht gibt. Offenbar wünscht die Rote Armee eine solche Einheit überhaupt nicht. So heißt es wieder: warten, untätig sein, irgendwo im Nirgendwo. Schließlich braucht man sie doch. Sie sollen Briefe zensieren, abgefangene Briefe deutscher Soldaten. Einerseits sollen sie natürlich militärische Geheimnisse aufspüren, andererseits galt damals schon Stalins Parole, dass die Hitlers kommen und gehen, die Deutschen aber bleiben. Das hieß für die beiden Zensoren, dass sie mitten im Krieg antideutsche Äußerungen suchen und unterbinden mussten. Wurde das Wort Deutsch in einem negativen Zusammenhang verwendet, war es die Aufgabe der Zensoren, dieses mit Tinte unleserlich zu machen. Die beiden Zensoren werden nach Lublin versetzt, dann nach Katowice, wieder nach Lublin und schließlich zurück nach Warschau. Es gibt keine Wohnung für die beiden in Warschau. Viele sagen, wenn der Krieg endlich zu Ende sei, müsse man eine neue polnische Hauptstadt irgendwo anders errichten. Hier, auf dem Boden dieser ehemaligen stolzen Hauptstadt, sei an einen Neubeginn nicht mehr zu denken. Aber die Warschauer sind Optimisten, so hat sie Marcel Reich-Ranicki später beschrieben. Und er und seine Frau, sie sind auch Optimisten. Sie schlafen auf zwei Feldbetten im Büro. Sie lesen Briefe, streichen Wörter, leben. Sie fiebern dem Kriegsende entgegen. Aber empfinden sie Freude? Daseinsfreude? Die Antwort ist nein. Sie sind selbst überrascht, dass sie kein Glück empfinden. Wir hatten doch überleben wollen, und wir hatten, um überleben zu können, Leid erfahren, das wir für unsagbar hielten. Wir hatten Erniedrigungen und Demütigungen erduldet. Wir hatten Hunger ertragen müssen, den wir nie vergessen würden. Wir schwebten in tausend Ängsten. Die Todesangst gehörte jahrelang zu unserem Alltag. Je näher jetzt das Ende des Krieges kam, desto schwerer lastete auf uns, den Befreiten, eine einfache Frage. Warum? Warum durften gerade wir überleben? Marcel Reich denkt an seinen Bruder Alexander. Es ist in seinen Lebenserinnerungen die traurigste Liebeserklärung, die er schreibt. Alexander war, so schreibt Marcel Reich-Ranicki, das Gegenteil seiner selbst. Er sei schüchtern, fast gehemmt gewesen. Vor allem war er ein liebenswerter, ein überaus liebenswürdiger Mensch. Er hatte ein gewinnendes Wesen, frei von Selbstbewusstsein, von Arroganz oder gar Aggressivität. Und er hatte eigentlich viel bessere Chancen, das Ghetto zu überleben, als sein kleiner Bruder Marcel. Er hatte Freunde außerhalb des Ghettos. Wenn ihm die Flucht gelungen wäre, es wäre ihm wahrscheinlich leichter gefallen, sich versteckt zu halten und zu überleben. Aber er hatte nicht den Mut zur Flucht. Er hatte auch keine Lebensnummer erhalten. Und so kam er im November 1942 in ein Lager bei Lublin, dann ins Arbeitslager Poniatowa, wo er als Zahnarzt und Leiter der Poliklinik arbeitete. Am 4. November 1943 haben SS-Einheiten sämtliche Gefangene aus den Baracken getrieben und zu den in der Nähe ausgehobenen Gruben gejagt. Dort wurden sie mit Maschinengewehren erschossen. Insgesamt hat die SS an diesem Tag im Lager Poniatowa 15.000 Gefangene ermordet. Unter ihnen war mein stiller, mein liebenswerter Bruder Alexander Herbert Reich. Als der Krieg schließlich wirklich zu Ende ist, da werden Marcel Reich und seine Frau von ihren fröhlichen Kollegen aufgefordert, mit ihnen zusammen in den Hof ihrer Arbeitsstätte zu gehen und feierlich in die Luft zu feuern. Es ist der 9. Mai 1945. Sonne über Warschau. Alle schießen in den blauen Himmel und auch Marcel Reich entsichert seine Pistole und gibt den ersten und letzten Schuss seines Lebens ab. Ein Triumph? Eine Erleichterung? Ein Startschuss in ein neues Leben? Tosia stand neben mir. Wir schauten uns schweigend an. Wir wussten genau, dass wir das Gleiche empfanden. Nein, nicht Freude empfanden wir, sondern Trauer. Nicht Glück, sondern Wut und Zorn. Inmitten der zerstörten Stadt steht ein prachtvolles Hotel. Kaum beschädigt ragt es stolz in den Himmel über Warschau. Es ist das Hotel Bristol. Viele Jahre erstes Hotel des Landes, 1901 feierlich eröffnet. Hier fand 1919 die erste Kabinettssitzung des neuen, unabhängigen Polen statt. Arthur Rubinstein feierte hier eine exzessive Dinnerparty nach einem Konzert des russischen Sängers Fjodor Schajapin. Der berühmte Maler Wojciech Kosak wohnte hier und bezahlte seine Miete mit Bildern, die im Restaurant aufgehängt wurden. Hier hatte das neue Polen sich selbst gefeiert, die Reichen, die Herrscher, die Künstler. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges richtete man hier ein Krankenhaus ein. Später wurde es von deutschen Behörden und Offizieren besetzt und blieb unzerstört. Hier, in diesem prachtvollen Haus, werden sich im Sommer 1958 zwei Männer begegnen. Dichter der eine, Kritiker der andere. Beide noch beinahe ohne Werk, noch ohne Ruhm, aber voller Hoffnung auf eine große Zukunft. Hier, im Hotel Bristol, in der wiedererrichteten Stadt Warschau, wird der eine von einem Jungen erzählen, der nicht wachsen will, wird der andere das für eine ganz und gar abwegige, alberne Geschichte halten, werden sich unsichtbare Ketten um dieses sonderbare Paar legen, die es ein Leben lang nicht mehr abstreifen wird. Noch wissen die beiden nichts voneinander, wissen nichts von dem Leben, das sie leben werden. Der Krieg, den sie beide auf entgegengesetzten Seiten der Front überlebt haben, der eine als Teil jener mörderischen Maschine, die dem anderen und den Seinen nach dem Leben trachtete, ist vorüber. Sie sind frei. Frei wozu? Frei wohin? Welches Leben beginnen auf diesen Trümmern?